Hallo und herzlich willkommen zu PeteCast. Heute ist Donnerstag, der 6.10.2016. Es ist ein verregneter Abend. Ich sitze hier im Phonodrom, aber auch nicht alleine, sondern ich habe heute die Wiebke bei mir. Hallo Wiebke. Hallo Piet. Wiebke, ich habe so drei Standardfragen. Kennst du die schon? Nein, bitte schieß los. Okay. Wo kommst du her? Wie siehst du aus und wie schmeckst du? Meine Güte, ich komme aus Berlin-Friedrichshain. Ja. Ich bin eigentlich blond, jetzt aber pink. Ja, sieht man. Und ich schmecke bunt. Du schmeckst bunt. Wir schmecken bunt. Ja, bunt schmeckt nach allem, was du möchtest. Süß, salzig. Das kann alles sein. Scharf, knoblauchig, nach Schweiß, nach Sport, nach schlechtem Also auf jeden Fall immer schick. Ach so, immer schick. Immer, es schmeckt immer schick. Ich schmecke immer schick. Ja, okay. Wenn du aus Friedrichshain kommst, bist du Ur-Berlinerin? Nein, ich komme ursprünglich aus Hannover, also aus der Nähe von Hannover, aus Hildesheim. Kenne ich. Aus Niedersachsen. Aus Niedersachsen. Aus Kleinpusemuckel. Aus Kleinpusemuckel. Und daher kommt es auch, dass du so ein gutes Hochdeutsch sprichst. Spreche ich das? Ja, das ist, man merkt so, die Niedersachsen, die sprechen dann immer, auch wenn sie mittlerweile schon länger irgendwo leben, sprechen sie trotzdem noch dieses gute Hochdeutsch. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das ganz grässlich manchmal, wie schlecht ich schon spreche. Also ich denke immer so, oh Gott, wenn ich mal was vorlese, ist die Katastrophe, weil ich wirklich schon wie so ein Berliner spreche, so ja. Und denke so, oh mein Gott. Und wenn ich dann nach Hannover komme, fällt mir auf, wie schlecht ich spreche. Aber okay. Danke für das Kompliment. Ja. Ich bemühe mich. Du sagst schon, vorlesen, das ist ja auch so ein bisschen unser Thema heute. Das machst du aber nicht hauptberuflich, weil hier auf dem Tisch liegt ein Buch. Mhm. Was machst du denn sonst so? Na, ich habe eine Firma, ich betreue Künstler. Mhm. Also ich stelle Merchandise her, gehe auf Tour, mache Grafiken, bin mit Bands und Künstlern unterwegs und ja, so eine kreative Seele. Mhm. Und schreibe aber auch ganz viel und ganz gerne. Und schreibst du das, weil du auch im Beruf viel oder wenig schreibst? Oder schreibst du, weil du denkst so, die Menschheit muss wissen, was ich da tue oder was in meinem Kopf vorgeht? Na, das ist ja nicht unbedingt immer aus meinem Leben direkt, aber das ist so, dass die Worte so von alleine fließen. Ich kann das gar nicht so beschreiben. Also irgendwann ging das Ventil auf. Und ich wollte eigentlich ein Buch schreiben über irgendwas anderes, auch Fachbücher oder sowas, weil ich bin so ein Schreiberling. Und meine Freundin hat zu mir gesagt, also du musst mir versprechen, eines Tages schreibst du das Buch oder schreibst ein Buch, weil du immer so schön schreibst. Okay. So meine Geburtstags-SMS, wenn ich dann etwas mir ausdenke. Okay. Und sie hat gesagt, du musst ein Buch schreiben. Und dann kam das irgendwie einfach und habe ich mich an den Rechner gesetzt und dann ging das los. Und das floss einfach so raus und ich nur, Jesus, halbes Buch ist fertig. Echt? Ja, und das geht von alleine und ich gehe, wie gesagt, auf die Straße raus, fahre an der S-Bahn und da, ich muss mich gar nicht anstrengen. Okay. Die Geschichten passieren überall. Mhm. Und von dem Buch ist schon der zweite Teil fast fertig und andere drei Projekte sind schon in Arbeit. Okay. Ja, erzähl mal, was für ein Buch ist denn das? Also hier steht erstmal, ich habe hier einen Flyer sogar von dir hier liegen. Da steht hier Pinky Petrello oder Petrella. Mhm. Ne? Pinky Petrella. Ja, okay. Ich werde dann mal reich. Das ist ja eine Ansage. Ja. Okay, das Coole ist ja, wir sind ja im Podcast, da muss man ein bisschen beschreiben, was man sieht. Also dieser Sticker, was du hast, da ist ein Totenkopf drauf, also so ein Piratentotenkopf, der in den Augkuhlen so zwei Dollarzeichen hat, so bling-bling-mäßig. Der Aufkleber ist, der Hintergrund ist so ein, ja, für die Star Trek-Fans würde ich sagen, ein Nebula. Ja, eine Nebula-Wolke, also so eine Gaswolke, die auch so einen Pink-Blau-Stich hat. Und Pink und Blau, das sind so auch die dominierenden Farben. Auch deine Schrift ist hier komplett pink. Also so ein bisschen punkig, aber dann doch so ein bisschen ladylike. Genau, es ist ein bisschen punkig. Es ist auch natürlich ironisch, also Pinky Petrella ist ja der Künstlername und das A ist ja auch so ein kleines Anarcho-A, das erinnert so an die Punkerzeit und an, ja. Da sind auch Punkergeschichten drin. Okay. Und der Titel an sich ist ja, ich werde dann mal reich, ist ja an sich schon sehr ironisch. Mhm. Und dann mit dem Pink. Und das Dollarzeichen im Totenkopf, ich meine, es widerspricht sich eigentlich alles, was drin ist, ja. Aber das sagt auch eigentlich, das ist auch eine Aussage. Das sagt gleich an so Leute, das wird echt ein bisschen trashig, es wird ein bisschen crazy. Es ist definitiv das Universum, was von oben strahlt und Pinky irgendwelche Geschichten erleben lässt. Okay, wie kam es auf den Künstlernamen? Oh mein Gott, der ist einfach gekommen, der war einfach da. Na, nee, das kannst das du mir jetzt nicht. Doch, nein, das kannst es, du nicht erzählen. Irgendwie, es war irgendwie, Pinky war am Anfang, als ich mein Merch-Label gegründet habe, war das so mein Spitzname von vor 10 Jahren oder sowas. Mhm. Da haben manche Leute Pinky zu mir gesagt. Den habe ich aber irgendwie nicht benutzt und dann war das irgendwie da. Das ist mir einfach so eingefallen. Ich weiß es nicht. Und irgendwie einen Tag so, zack, Pinky Petrella. Da war die erste Seite von dem Manuskript, stand auf einmal Pinky Petrella. Ich werde dann mal reich. Und ich nur so, na gut, super. Aber ich hatte also die Geschichten schon und noch gar keinen Titel und noch gar keinen Namen. Ja. Und das ist, aus dem Universum kam es. Okay, aus dem Universum. Ja, ich achte immer sehr drauf, weil so, ich komme ja so aus dieser Computer-Nerd-Szene und da ist es ja so, dass die ganzen Leute ja hauptsächlich mit ihrem Nicknamen identifiziert werden, weil es gibt halt 24 Manuels, 17 Sibylles und 28 Thomasse. Und dann ist es halt immer ziemlich schwierig zu sagen, das ist der Thomas, das ist die Sibylle, das ist der Markus, das ist der Daniel. Und darum gibt es halt für Leute einfach dann Spitznamen. Manche, die keine Spitznamen haben, die kriegen dann Spitznamen. Das ist auch ganz interessant. Und darum war also jetzt für mich die Frage, wie kam das Ganze hin? Also das heißt, das Pinky, das hat dir also schon mal jemand gegeben. Genau, das hatte ich vorher schon, weil meine Merch-Firma Pink Pirate Queen heißt. Okay. Und irgendwie haben die mich dann immer Pinky genannt oder Queenie. Und ich fand das aber total doof zu der Zeit. Mm. Und ja, und jetzt ist es wieder da. Okay, jetzt ist es quasi wieder da. Ja, Pinky ist ganz gut, es passt irgendwie. Und hast du immer schon dann irgendwie was Pinkness oder Rosenes immer angehabt? Oder war das irgendwie so? Gar keinen Fall. Okay. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich bin ja eigentlich eher so auch so rockig, schwarz, dark. Und das Pinke kam dann erst mit der Gründung meines Labels damals. Und ich habe ja genau in der Schönhauser gewohnt und konnte immer auf den Alex gucken, wenn ich an meinem Schreibtisch gesessen habe und gearbeitet habe. Und dann wurde das Logo irgendwie auch mit dem pinken Totenkopf und mit dem Alex ist so ein Knochen. Das sind praktisch die Spitzen von dem Turm, weil ich das immer sehen konnte aus dem Fenster. Und das war irgendwie dann auch so, zack, dann war pink. Aber da war ich schon über 30. Also ich hatte gar keine pinke Phase in meiner Jugendzeit, weil ich eher so der Rowdy war. Okay, gut, das muss Papa auch geklärt jetzt. Okay, du sagtest, du hast gern geschrieben und dann wolltest du einfach mal, also deine Freundin hat, glaube ich, gesagt, du solltest mal ein Buch schreiben, einen Roman schreiben. Ich soll es versprechen, dass ich das mache. Und ich so, Wann war das? Ich glaube, im letzten Jahr hat sie gesagt, du musst mir versprechen, dass du ein Buch schreibst. Und ich so, ja, mach ich dann mal. Und dann hast du dich hingesetzt und hast gesagt, komm, ich habe Zeit im Leben eh nichts Besseres zu tun, also schreibe ich jetzt mal ein Buch. Nein, das war irgendein Nachmittag. Ich hatte das auch schon längst vergessen. Und sie war dann sehr erstaunt, dass ich irgendwann gesagt habe, ach übrigens, ich habe das Buch angefangen. Und sie so, das ist das Buch, mit dem du deine erste Million verdienst und davon verkaufst du dir deinen Hof auf dem Land. Und ich so, ja. Ja, genau. Na gut, wenn das deine Vision ist, dann mache ich das mal. Na, siehst du mal. Nee, ich habe mich dann einfach hingesetzt und habe angefangen, über irgendeine Situation zu schreiben. Was, und dann. Was war denn die erste Situation? Ich glaube, es war irgendwas über nicht bezahlte Rechnung. Ich habe mich über irgendwas geärgert, dass die Kunden nicht gezahlt haben oder irgendwelche, ich meine Sachen nicht bezahlt konnte, weil die Kunden die Rechnung nicht bezahlt haben, so Zahlungsmoralgeschichten. Und ich Probleme hatte mit irgendwas, habe ich mich so tierisch geärgert und habe gedacht so, oh Mann ey, warum ist das denn jetzt? Und dann generell die ganzen anderen Fragen, ich meine, es heißt ja, ich werde dann mal reich, aber wenn man das Buch liest und weiter liest, ist es ja so eine Reise. Mhm. Und du merkst halt, dass es ja nicht unbedingt nur darum geht, um Reichtum. Und dass ich selber auch an Stellen gekommen bin im Leben, wo ich gedacht habe, Mensch, allen anderen geht es viel besser, die sind viel erfolgreicher, schöner, haben die tolleren Partner, wohnen auf dem Land, haben ein Haus, irgendwas. Und das sind so die Fragen, die ich mich natürlich auch stelle und das ist irgendwie alles so eingeflossen zu den ganzen lustigen Geschichten, die mir noch eingefallen sind. Aber eigentlich ist das wirklich so, auch so Punkte, an die man so kommt im Leben und sagt, wo stehe ich jetzt hier, was geht hier eigentlich ab? Also ist doch schon so ein bisschen repräsentativ? Genau, von deinen, also so ein Querschnitt aus deinem Leben an Geschichten? Na, ich weiß nicht, ich kann das nicht so sagen, dass man sah, es ist auf jeden Fall nicht autobiografisch, aber es ist ein Teil, den ich so erlebt habe oder ähnlich erlebt habe. Ich erzähle ja auch über Geschichten, die mir so im Kiez passieren oder die so generell passieren. Alles, was so die Veränderung der Wohngegenden angeht, in der ich zum Beispiel wohne, dass da halt die Punker nicht mehr wohnen oder Künstler, weil du halt vertrieben wirst durch irgendwelche wahnsinnig teuren, reichen, militanten Kinderwagenschieber. Was jetzt, also es, eine Geschichte ist auch so, die das so ein bisschen erzählt. Und das sind die Sachen, die halt einfach so passieren aus dem realen Leben. Das ist, wenn du auf die Straße gehst und du merkst es und das ist jetzt, das ist ja sehr Berlin-spezifisch, das Buch. Okay. Und die, manche Geschichten, die Pinky in der S-Bahn erlebt, die sind hier so, die sind hier so. Oder in einer Supermarktkasse, wenn die da rumblöken und ich weiß nicht was. Das ist halt Berlin. Also das heißt, ein Teil ist natürlich eingeflochten. Mhm. Was war so die erste Geschichte, die du geschrieben hast? Was war das Thema? Ich glaube, was war das erste Thema? Ich glaube, Survival-Training im Supermarkt. Irgendwie mit dem letzten Geld, mit abgezähltem Geld in den Supermarkt gehen oder so. Okay. Das war was. Und das war auch ziemlich abgefahren, weil ich bin dann, glaube ich, mit ja, ich mache lustige Sachen, um die Geschichte schreiben zu können. Das darf ich gar keinem erzählen. Aber ich bin dann, glaube ich, ich habe mir einen Schein genommen und habe gesagt, so, ich gehe jetzt einkaufen. Mhm. Und war dann wirklich im Supermarkt und habe dann wirklich mit meinem Handy die Preise eingetippt. Weil ich hatte ja keine Karte, nichts mit und musste einkaufen gehen. Was hast du denn gebraucht? Also Lebensmittel oder? Nee, ich habe jetzt versucht so, ich weiß gar nicht, ob ich 20 Euro genommen habe oder 30. Und ich habe versucht, meinen Wocheneinkauf zu machen. Okay. Und habe relativ schnell gemerkt, dass das gar nicht so geht. Das heißt, dass du so eine, du hast so eine Selbstverständlichkeit, mit deiner Karte zu bezahlen. Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass du immer Geld hast, dass du nie gucken musst, kann ich mir jetzt den günstigen Kaffee kaufen oder den anderen. Mhm. Und das ist halt ziemlich krass, wenn du dir halt vorstellst, du hast wirklich nur 10 Euro oder 20. Und dann bin ich in den Supermarkt gegangen. Als Selbstexperiment. Ja, und habe das eingetippt. Die Leute haben mich, glaube ich, total bescheuert angeguckt. Ne? Mhm. Aber dann eine Gurke, 0,47 ins Handy und dann bin ich weitergeschoben. Und dann so, oh, der vegetarische Aufstrich, scheiße, den kann ich mir jetzt nicht mehr leisten. Ja. Und das war ziemlich abgefahren. Und wenn du viele Sachen machst, die wir so selbstverständlich, also als selbstverständlich sehen und dann nachdenkst und viele Sachen erlebst und sagst, du hast jetzt wirklich kein Geld mehr bis Ende des Monats, das ist ziemlich krass. Mhm. Und Pinky denkt sich ja dann unheimlich viele Sachen aus, weil sie ja beschließt, so, irgendwie geht's jetzt so scheiße, ich habe jetzt irgendwie kein Geld, die Aufträge kommen nicht, keine Ahnung was, ich werde jetzt reich. Und dann denkt die sich ja unheimlich lustige Sachen aus, wie sie zu Geld kommt oder zu Reichtum. Mhm. Und die macht sie ja dann auch. Okay. Willst du mal so eine Passage mal vorlesen, einfach mal, dass man so ein Gefühl kriegt, wie das Ganze klingt? Gibt es da so eine kleine Geschichte, die man irgendwie in ein, zwei Minuten ausschnittsweise mal vorlesen könnte? Ja, ich habe mir vorhin schon was rausgesucht, aber glaub noch nicht, dass ich das jetzt auf die Schnelle finde. Ja, ich kann mich in der Zeit ja weitere Fragen. Ich bin ja so ein kleiner Chaot. Ich mag das ja etwas chaotischer. Ja, also das, man muss sich jetzt vorstellen, es liegen hier zwei Bücher auf dem Tisch. Das eine ist total ordentlich, wie gesagt, wie frisch aus dem Druck. Und das andere besteht im Prinzip aus neongelben Zetteln und sieht so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ich glaube, chaotisch trifft es ganz gut aus. So, ja, also ich habe nämlich jetzt, ja genau, ich habe ganz viele Zettel, weil da will ich nochmal Namen umschreiben oder was neu machen oder ich weiß nicht was. Machst du eine zweite Edition aus dem Buch? Ja, ich habe jetzt, jetzt wird das Buch nochmal überarbeitet, weil ich habe ja sozusagen mit Pseudonym gearbeitet in dem Buch. Mhm. In dem Buch kommen ja ganz viele Künstler und auch andere Schriftsteller vor, die real existieren. Und ich konnte ja bei meiner ersten Veröffentlichung auf Amazon konnte ich ja nicht die Namen benutzen, weil das ist ja so eine Copyrights-Geschichte, da musst du ja tierisch aufpassen. Ergo gibt es jetzt eine andere Auflage, die werden jetzt nochmal anders vertrieben und ich habe die Künstler alle gefragt, sie haben alles gesagt, ja, Pinky, wir finden das voll super, dass du uns da reinschreibst. Und deswegen wird es nochmal eine neue Auflage geben. Mit echten Namen? Ja, mit echten Namen. Okay, das heißt, die erste Version ist dann sozusagen die anonyme Variante und die zweite geht es dann richtig um. Da habe ich mir die Pseudonyme ausgedacht für irgendwelche tollen Künstler. Sag mal ein Beispiel, was war Zum Beispiel Markus Heitz, der Schriftsteller. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nö, aber der ist unheimlich erfolgreicher Fantasy-Buchautor. Aha, okay. Da werden auch Spiele von dem gemacht und sowas. Der spielt über Trolle und Zwerge. Okay. Und Pinky trifft den dann und sagt so, kennt zwar kein Buch von dem, aber will den unbedingt daten, weil der halt schon reich ist. Okay. Und die trifft den dann und macht total die unmöglichen Sachen und sagt, sie kommt vorbei und die heiraten am besten gleich und sowas. Okay. Und wie heißt der denn dann im Buch? Marius Moore. Okay. Und genau. Und Mahet, so heißt sein Künstlername, den habe ich dann einfach angeschrieben. Wir kennen uns ja auch wirklich. Okay. Und dem habe ich das zu leben gegeben und lesen, zu lesen gegeben. Zum Leben gegeben. Genau, zum Leben. Und der findet das halt tierisch lustig. Hat gesagt, ja, geil. Super, finde ich gut. Was für eine Passage willst du uns jetzt hier vorlesen? Also ich mache jetzt mal, ich würde gerne zwei Passagen vorlesen. Ja. Oder das Buch ist ja so, sind so kleine Short Stories. Mhm. Das finde ich eigentlich ganz gut. Es ist ja sehr leicht und lesbar geschrieben. Das heißt, es ist wirklich kein roter Faden durch, es ist eine wirklich Geschichte. Doch, es ist eine komplette Storyline, aber in dieser Storyline sind halt so kleine Geschichten. Das heißt, du kannst immer lesen, eine Geschichte lesen und du könntest dann auch das Buch aus der Hand legen, drüber nachdenken, weil es ist Trash. Ich nenne es ja tiefsinniger Trash, weil du kannst es einfach lesen, aber eigentlich bewirkt es auch was, weil es steht viel zwischen den Zeilen und das merkst du halt, wenn du dann so ein Kapitel gelesen hast, dann denkst du auch so, okay, könnte ich drüber nachdenken. Und dann kannst du das lesen und immer so kleine Häppchen und es ist natürlich eine ganze und es ergibt dann ein Ganzes und dann verstehst du, dass es praktisch eine Reise ist. Also bei den Sachen, die sie sich ausdenkt, vom Flaschensammeln bis zum kostenlosen Bodywaxing, was sie dann macht, dann macht sie das halt und das ist halt wie so eine Reise und ein Auf und Ab. Und da kommen halt ganz viele Fragen so zutage. Wie viel Prozent von dem Buch bist du und wie viel Prozent von dem Buch ist so ausgeschmückt? Ist einfach mal. Das hättest du jetzt gerne. Also ich muss dir sagen, dass diese Frage, die bekomme ich andauernd gestellt von meiner Umgebung. Und wie viele Sachen hast du gemacht, wie viel hast du nicht gemacht? Und ich habe jetzt beschlossen, das nicht zu verraten. Also sehr viele Sachen, die wirklich so aus Berlin sind und die so an der Kasse im Supermarkt spielen, sind leider echt wahr. Viele traurige Sachen, die auf der Straße passieren, passieren wirklich so. Die sind mir auch passiert oder es gibt da irgendwie eine Situation, wo Pinky an der Kasse steht und vor ihr ist so ein, naja, wo man sagen würde, so sieht halt so ein Flaschensammler aus. Ja. So zerrockt und ein bisschen miefig und die haben dann so gerötete Haut und er legt dann seine Biere auf das Band und das fährt vor und die Frau an der Kasse sagt irgendwas zu ihm und er hält ihr so die Hand hin mit ganz vielen Münzen und die schreit ihn halt total an und sagt, ich krabbel doch nicht auf ihre Hand rum und blafft ihn da so an und ich habe mich so geschämt. Es war so krass, aber das ist echt Berlin. Mhm. Ich weiß nicht, ob das in Pusebuckel passiert. Aber sowas passiert und das kommt dann, fließt dann auch mit rein, wo ich dann auch denke, so, oh Leute, guckt doch mal, wie ihr mit den Menschen umgeht oder weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Und das ist irgendwie so ganz viel passiert oder in der Szene fährt ein Vater mit seinem Kinderwagen über meinen Hund, der an der Straße sitzt. Also über Pinkys Hund. Der kleine Hund sitzt an der Straße und wartet, weil Pinky hat ja noch einen zweiten Hund, der nicht so schnell laufen kann. Und der andere Hund sitzt am Bürgersteig und wartet, bis wir ankommen. Und dann kommt ein Vater mit dem Kinderwagen und rammt, fährt volle Granate über den Hund rüber, dreht sich um, also so als der Hund schreit und lacht mir so ins Gesicht. Und das ist halt einfach, wo ich sage so, boah, Alter. Ja, das sind so Sachen, die stimmen. Mhm, okay. So, und das ist aber leider schade, dass es stimmt. Ne? Aber ich gebe dem allen ja Hoffnung, weil ich denke so, hey, wir sind ja alle irgendwie, wie soll ich sagen, das wäre cool, wenn wir alle irgendwie miteinander klarkommen würden und jeder Rücksicht nimmt. Also es geht nicht nur darum, dass ich meine Hundekacke wegräume, sondern dass wir alle irgendwie versuchen, cool zu leben in der Stadt. Die ist halt tierisch voll und alle sind genervt und ich weiß nicht was, aber es wäre super, wenn wir einfach mal entspannter wären. Und das probiere ich natürlich auch. Und ansonsten, was es war, warte mal, wie viel Prozent sind? Also es gibt, glaube ich, zwei Leute in meinem Bekanntenkreis, die wissen relativ viel, dem muss ich dann bald mal Schweigegeld zahlen. Okay. Gut, wenn du dann mal irgendwann reich bist, dann ist es ja kein Problem mehr, das Ganze zu tun. Ich habe ihnen schon Tantiemen angeboten, aber irgendwie so. Ja, warte, was habe ich denn gemacht? Ich kann ja mal irgendwas verraten. Du hast das Buch, warte mal. Ich muss dazu sagen, ja, ich habe es extra geklickt, aber ich habe es nicht gelesen. Ja, lass dich mal überlegen. Ja, also da ist eine Szene mit dem Bodywaxing. Das, also ich finde es an sich schon mal ein interessantes Thema. Und das ich würde sagen, es war. Ja, es war sehr blümerant und mir war danach auch sehr blümerant, aber ich hätte es echt nicht schreiben können sonst. Okay, es musste raus. Es musste raus. Ich habe gedacht, so, okay. Also jetzt auch für den zweiten Teil muss ich auch noch so ein paar lustige Sachen machen. Ich habe schon ein bisschen Angst. Also da muss ich Schweigegeld zahlen, weil wenn ich jetzt so ein paar Experimente mache, Pinky muss noch ein paar Abenteuer erleben, die ich dann auch echt machen muss, damit ich mich so voll reinknien kann. Also manche Sachen kann man einfach nicht. Also manche Sachen muss man so reinfühlen. Okay. Und da habe ich ein bisschen Angst vor. Aber das Waxing war echt krass. Also Leute, ne, wenn ihr überlegt euch das. Aber es ist eine super geile Geschichte draus geworden. Ja. Das lese ich aber jetzt nicht vor. Okay. Dann lese mal was vor, bitte. Also, ich lese was vor. Welche Seite sind wir denn? Ich kann ja ein bisschen mitlesen. Seite 65. Wie viele Seiten hat das Buch eigentlich? 252. Okay, 252. Und es ist Seite 165. Nee, 65. Und es ist halt so, dass manche Sachen sind auch traurig. Also, man ist manchmal auch recht betroffen. Das finde ich aber eigentlich ganz gut. Weil es ja nicht nur noch lustig ist, sondern es geht ja auch darum, dass es was bewegen soll. Und das heißt, Pinky ist ja nicht nur die ganze Zeit, juhu, ich habe Spaß, sondern die ist ja auch traurig und bedrückt oder ich weiß nicht was. Also da ist ja alles drin. Für welches Publikum hast du dieses Buch geschrieben? Also jetzt sag nicht für jeden. Überhaupt nicht für jeden. Also ich habe, interessanterweise ist es anscheinend anders, als ich dachte. Also ich habe irgendwie gedacht, dass vielleicht so die, na, wie soll ich sagen? Eher nicht die Intellektuellen. Ich weiß es nicht, ich kann das nicht so sagen. Weil es ist ja so, es hat ja sehr viel Hintergrund. Aber du musst natürlich Zugang haben zu der Art des Schreibens. Weil ich schreibe ja sehr flockig und ein bisschen, wie gesagt, trashig. Aber wenn du halt alles liest und selber sehr reflektierter Mensch bist, steigst du halt hinter die ganze Story. Das ist halt, also das geht um sehr, sehr, sehr viel mehr als das, was eigentlich drinsteht. Was auch mit den Leuten passiert. Also es ist sehr viel so eine Gedankensache. Und da habe ich gedacht, so, okay, das ist wahrscheinlich, das sind wahrscheinlich die und die und die. Also auf jeden Fall jenseits der 35, würde ich sagen. Okay. Also jetzt keine Teenager. Obwohl meine Nichte hat das auch gelesen und fand es geil. Okay. Und ich habe aber das Gefühl, dass viele, dass sich eigentlich kann sich jeder angesprochen fühlen. Pinky ist ja so ein bisschen universell und steht ja eigentlich, also Pinky hat ja auch eigentlich kein Gesicht. Das ist auch Absicht, weil die Sachen, die in dem Buch stehen und die beschrieben werden, sind Teil von jedem von uns. Also von Mann, von Frau, egal in welchem Alter. Es geht ja darum, wie ich mich fühle und ich bin älter geworden und ich bin, ich weiß nicht was, die Figur ist nicht mehr toll und ich bin nicht mehr so super und ich verdiene nicht so viel Geld oder der Nachbar hat das. Und das sind so, dass Pinky ist eigentlich, jeder ist eigentlich Pinky. Okay. Und darum geht es eigentlich. Es geht eigentlich darum, dass alle, das ist jetzt, ich kann nicht sagen, es ist ein Frauenbuch oder es ist ein Männerbuch. Wobei das mit dem Waxing natürlich so. Und sondern es ist, Pinky ist halt in jedem von uns. Und dafür soll es auch eigentlich stehen, dass jeder, der drin liest, sagen kann, oh Mann, ja, das habe ich echt so erlebt oder mir ging es auch mal so. Und ich kriege auch wirklich Mails von Leuten, die mir schreiben und sagen, oh, sag mal, hast du aus meinem Leben geschrieben? Das ist ja total krass. Also ich fühle mich da total mitgenommen oder ich finde das super, dass du das so mal schreibst, weil ich fühle mich wirklich so. Und das ist ziemlich cool, wo ich sage so, oh wow. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, weil es ist halt authentisch auch so. Mhm. Also authentisch ist ja nicht so, dass jemand schreibt über Gucci-Schuhe und keine trägt, sondern es ist ja so, ich bin ja mit den Menschen und unter den Menschen und erlebe da ja auch vieles von dem, was da drin steht. Und das ist halt einfach, geht anderen halt auch so. Und deswegen ist Pinky eigentlich jeder. Okay. Das Buch hast du dieses Jahr, letztes Jahr rausgebracht? Ah, dieses Jahr, genau. Das heißt, wie oft wurde das jetzt schon verkauft? Hast du dann? Ich hatte ungefähr 1500 Downloads vom E-Book innerhalb von 4 Wochen, weil ich habe ja sozusagen das veröffentlicht für einen Wettbewerb. Deswegen habe ich das ja auch auf Amazon gemacht, weil das so ein Storyteller-Wettbewerb war oder ist. Und da konnte man die Software nutzen und das Forum nutzen und alles nutzen, um das halt publik zu machen. Das war natürlich perfekt. So, und das war, also das Buch ist ja erst 3 Monate draußen oder so. Okay, also ganz frisch. Ja, das ist noch ganz fresh. Okay. Und 1500 Downloads und wie viel, weißt du, wie viel Paperbacks? Nee, da müsste ich nochmal die Statistik. Okay. So ein Gefühl? Aber mehr nee, als E-Books? Nee, nicht mehr. Also ich musste mich auch ein bisschen umdenken, weil ich bin ja voll oldschool, so mit Papier und so. Aber ich sehe halt, dass die Leute halt alle, die haben halt ihre Bücher im Zug, in der Bahn, alle auf ihrem E-Book-Reader. So, ergo war die erste Version, also erst war das E-Book da, dann die Print-Version, weil wir mussten das ja auch noch alles noch setzen und sowas. Und jetzt mache ich aber die Print-Version nochmal in schicker und nochmal überarbeitet. Und dann will ich natürlich auch die ganzen anderen E-Book-Reader abdecken. Jetzt bin ich ja sozusagen gebunden an Kindle. Ja. Und das ist natürlich nicht so schick, weil ich natürlich eigentlich möchte, dass es auch, weiß ich was, bei Thalia oder Tolino, dass es da halt auch gelesen werden kann. Aber ich glaube, darüber sprechen wir später, über das ganze Publishing. Genau. Jetzt mach erstmal bitte mal eine Geschichte aus deinem Buch, die Seite 65, hast du gesagt, ja? Genau, die Geschichte heißt Back in Berlin. Und das ist so eine ganz, ganz kurze Geschichte. Und ich finde das eigentlich ganz schön, weil es manchmal so sagt, wie es in Berlin ist. Back in Berlin. Ich bin zurück in Berlin. Obwohl die Stadt mich eigentlich permanent nervt, bin ich glücklich, zurück zu sein. Ich steige in die S-Bahn und habe das Gefühl, endlich normale Menschen zu sehen. Alles ist bunt. Also alle Menschen. Grün, gelb, blau, schwarz. Punker mit Hunden, Straßenfegerverkäufer, Hausfrauen, Besoffene. Frau mit Frau, Mann mit Mann, randalierende Jugendliche und alles, was man sich sonst noch so vorstellen kann. Ich verschwinde in der homogenen Masse von Verrückten. Das ist so typisch Berlin. Ja. Das ist so total typisch Berlin für mich. Deswegen habe ich das auch vorgelesen. Das heißt, es sagt halt auch aus, wie Berlin ist. Also du kannst halt wirklich in dieser Masse verschwinden, wenn du das möchtest. Mhm. Und das ist für viele Berlin. Ja, genau. Das ist halt, du bist halt nicht auf dem Dorf mit 800 anderen Leuten und dir sagt, dich kennt halt jeder. Ne? Weiß halt, wo du wohnst und genau, was du machst, anhast und so weiter. Ja. Und das finde ich ganz beschreibend, dass man einfach versinken. Also ich kann einfach aussagen, Pinky kommt dann von so einem Seminar aus St. Peter-Ording. Mhm. War auf einem sehr schöner Ort. Ja, muss ich dann auch nochmal hin? Ja, da musst du auf jeden Fall hin. Und kam halt da zurück und ist dann praktisch, das ist wirklich so, wenn du irgendwo anders warst, weiß ich was, wenn ich in Hannover war, und komme dann zurück und steige in Berlin aus der S-Bahn oder in die S-Bahn, ist das wirklich, als macht so und du bist so verschluckt und keiner guckt dich mehr an und du bist so total und denkst so, wow, jeder ist bekloppter als du, super. Also ich kann machen, was ich will. Das ist wirklich so, man verliert so an Wichtigkeit. Mhm. Ich meine, für die Poser unter uns ist das vielleicht nicht so schön. Mhm. Aber die steigen dann ja auch in ihr dickes Auto oder genau. Sowas. Dann habe ich noch eine Geschichte. Und zwar geht es ja darum, dass Pinky sich neue Jobs sucht. Und das ist für Berlin ja auch so ein Thema, die Jobs in Berlin. Das ist ja relativ unter aller Kanone mit den Stundenlöhnen. Und das, da erlebt man ja wirklich die lustigsten. Das kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht sagen. Erzähl mal, wie ist denn das in Berlin? Warum? Also ich weiß, dass ich zum Beispiel, wenn ich mal Jobs zwischendurch gesucht habe. Also als Freelancer? Oder? Ja, genau, als Freelancer. Mhm. Ich mache ja auch so Grafiken und sowas und wollte irgendwie noch was arbeiten. Und habe dann bei einer Versandfirma, die glaube ich irgendwie, ob die Schuhe oder Mode verkauft haben, es gibt es ja nach wie vor noch so, die suchen halt immer Grafiker, die die Produktfotos freistellen, dazu Texte schreiben und die dann online stellen. Und da gibt es dann so Angebote für Grafikdesigner von 5,50 Euro die Stunde. Was? Ja, das ist ein reales Leben. Und wenn man, ich habe dann gesagt, so 5,50 Euro ist jetzt sicher ernst. Ja, na gut, also wenn sie dann noch richtig gut sind, dann vielleicht mal 6. Geh mal in eine Bar und geh da mal arbeiten, dann weißt du, was du bekommst. Und der freie Markt ist echt brutal. Das ist nicht witzig in Berlin. Die Gehälter von, also der Osten ist ja immer noch, es gibt immer noch einen Unterschied zwischen Ost und West. Mhm. Lieferbeamtete und Lehrer kriegen im Osten weniger. Also wenn sie in Weißensee arbeiten, bekommen sie weniger, als wenn sie in Charlottenburg arbeiten. Ich meine, und die Stundenlöhne, das ist hart. Also wenn ich überlege, was man jetzt manchmal hier bekommt, das habe ich damals, als ich 16 war, in der Kneipe gekriegt. Mhm. In Hannover, da habe ich schon 12 Mark bekommen für irgendeinen Schrottjob. Mhm. Und jetzt kriegst du irgendwie 5,50 Euro. Also ich hatte auch ganz viele in meinen Recherchen hier, hatte ich sehr viele. Also zum Recherchen zu einem Buch habe ich auch Vorstellungsgespräche geführt und habe Jobs nach Jobs geguckt und sowas. Ich hatte ganz haarsträubende Gespräche, wo ich echt gesagt habe, Leute, ihr wisst schon, dass es Stundenlohn, also dass es Mindestlohn gibt. Ja. Und dass das selbst dieser Mindestlohn, also ne, ich meine, wenn du die Miete bezahlen musst hier in Berlin, weißt du, was das bedeutet. Ich kann nicht von 1200 Euro netto Frau, Kind und 2 Kinder versorgen hier in Berlin. Das musst du aber teilweise. Also das ist wirklich, dann denke ich manchmal, oh Gott, war das schön während meiner Studienzeit in Hannover. Da habe ich irgendwie gearbeitet und habe so viel Geld verdient. Ja, ja. Und das war so super. Und hier ist eine Geschichte, wo Pinky sich auf so eine Produkttexterei bewirbt. Und die heißt 0,006 Euro. 0,006 Euro. Das ist der Betrag, der mir ernsthaft als Bezahlung für meine Arbeit angeboten wird. Pro Wort. Für einen Job, bei dem man Texte für andere Leute entwirft. Wie so eine Art Ghostwriter. Man schreibt Bloggertexte, Produkttexte oder Artikelbeschreibungen für Shops zum Beispiel. Ich habe mich natürlich sofort auf den Job beworben, gleich nachdem ich die Stellenanzeige gelesen habe. Texte schreiben fällt mir leicht und meine Rechtschreibung ist auch recht passabel. Genug Fantasie für bunte Texte habe ich eh. Ich schreibe aber auch, dass ich über die Angabe 0,006 Euro pro Wort gestolpert sei und frage, ob das heißen soll, dass man pro Wort 0,006 Euro bekommt. Ich war mir nicht sicher, ich war mir sicher, dass es sich hierbei um einen Schreibfehler handeln müsse. Ich meine 0,006 Euro pro Wort. Hey Leute, das ist nichts, beziehungsweise weniger als nichts. Ich wusste noch nicht mal, dass es überhaupt eine dritte Stelle hinter dem Komma gibt beim Euro. Bei zwei vollgeschriebenen DIN A4 Seiten kommt man ungefähr auf 800 Worte. Ich bekäme also für meine zwei Seiten Text, die ich mir vorher hätte mühevoll auseinanderdenken müssen, glatte 6 Cent. Krasso. Gesetz den Fall ist, dass ich für meine geistige Leistung des Textens ca. 30 Minuten brauche, wäre das ein Stundenlohn von unglaublichen 3 Cent. Das können die auf jeden Fall niemals ernst nehmen. Ich erhalte auf meine Bewerbung und Nachfrage folgende Antwort. Hallo Pinky, die Preise sind teilweise wirklich so gering, was daran liegt, dass wir sehr oft viele Texte zum gleichen Thema benötigen und von Affiliaten nehmen. Dafür gibt es aber immer Aufträge. Natürlich gibt es auch Aufträge mit höherem Verdienst. Jedoch kann ich mit Verdiensten ab 1 Cent nicht mehr mithalten. Gerne stehe ich bei weiteren Fragen zur Verfügung und verbleibe mit freundlichen Grüßen, Amanda. Mir ist ausnahmsweise, und das kommt echt selten vor, keine adäquate Antworttext auf diese Mail eingefallen. Und wenn ich noch Fragen hätte, dann könnte ich Sie sehr gerne kontaktieren. Ja, ich hätte da noch eine Frage. Aber sonst kommst du klar, ja? Ja, das ist echt krass. ja, aber woran liegt das? Das ist relativ einfach. Content zu produzieren ist mittlerweile so billig geworden. Also jetzt gerade Produktbeschreibung, das ist ja alles sehr generisch, das ist ja keine hohe Mathematik dahinter und keine hohe Lyrik. Und wenn du bedenkst, dass du auch Texte in Deutsch auch im Ausland zu günstigen Preisen bekommen hast, dann gibt es halt keinen Mindestlohn und gar nichts, gell? Damit konkurrierst du dann sozusagen auf dem deutschen Markt mit sowas. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass das dann bei 0,006 Cent pro Wort liegt. Ich weiß gar nicht, was die Preise sind, wenn du einen Artikel für die Zeitung schreibst. Da gibt es ja auch so, wenn du Gastbeiträge schreibst, da gibt es ja auch einen bestimmten Satz dafür. Ich weiß noch nicht, wie hoch der ist, aber ich glaube, der ist höher als 0,006 Cent. Ja, also ich war natürlich sehr erstaunt, dass es überhaupt so eine Zahl gibt oder gab. Und es ist ja nur ein Beispiel. Es gibt in dem Buch ja noch mehr Beispiele. Pinky hat ja noch andere Bewerbungsgespräche, die ähnlich schräg sind. Ich denke schon, dass das Niveau der Bezahlung einfach echt schlecht geworden ist. Das ist generell so. Die Künstler oder Leute, die halt arbeiten oder ihre Arbeit nicht bezahlt bekommen, das ist eigentlich eine Katastrophe. Mhm. Es ist egal, ob es ein Musiker ist, ein Texter, Maler und Lackierer, ist völlig wurscht. Und wir haben das Problem, dass du wirklich, also ich habe es mittlerweile auch erfahren, im Ausland viele Sachen machen lassen kannst. Genau. Das geht von Grafiken bis Texten bis sonst wohin für irgendwie $5. Genau, also ich kenne das. Das ist heftig. Ich kenne Unternehmen, die nutzen einen Service in Fernost. Der, du sagtest gerade schon vorhin, es ist relativ aufwendig, ja Bilder freizustellen. Ne? Du bist ja echt beschäftigt. Und die nutzen halt für die für den Großteil, was sie so freistellen müssen, Produktfotos, nutzen die halt diesen chinesischen oder ja, asiatischen Service, vielleicht sind es noch Inder, ich weiß es nicht ganz genau. Und die machen das pro Bild, so nach dem Motto, kostet irgendwie dann 3 Euro. Wo du sagst, das kannst du eigentlich gar nicht machen. Wenn du wirklich gut geübt bist, gell, brauchst den Rechner, brauchst irgendwie die Lizenz, also wenn sie das mit Photoshop machen oder sonst irgendwie was, und brauchst einen Haufen Krempel plus dein Know-how. Und wie schnell musst du eigentlich sein, um also für 3 Euro so ein Bild freizustellen? Gell? Das ist also schon krass. Und bei denen kannst du so richtige 100er-Pakete kaufen und die machen dann dir in der Woche machen dir bis zu 1000 Bilder. Wahnsinn, das ist totaler Wahnsinn. Für einen ganz, ganz geringen Betrag. Naja, ich mache ja auch Grafiken teilweise und da weiß ich halt auch alleine die Idee, wie schwierig das ist und dann, wie gesagt, das Equipment und du sitzt wirklich dran, damit es sauber wird, das ist halt echt heftig. Und das mit den Also ich wollte jetzt direkt nicht so jetzt die Literatur Schreiberlinge da kritisieren, aber es ist einfach ein Beispiel von vielen, was eigentlich sagt so, boah Leute, ihr kriegt die Arbeit halt einfach nicht mehr bezahlt, was man macht. Also das ist so, das ist halt so unverhältnismäßig. Und auch halt einfach auch erschreckend, ne, wenn du siehst, was du angeboten bekommst. Wenn dein Hundesitter, den du brauchst, um mit zur Arbeit zu gehen, kostet dann mehr für einmal Hunde im Block schleifen als das Geld, was du selber verdienst. Genau, ja. Und das ist einfach so, ich denke so, oh, das ist echt nicht im Verhältnis, Leute. Ja, das ist absolut richtig. Also der Trend ist ja schon da. Also ich kenne das so ein bisschen aus der Startup-Szene in Berlin. Ein Freund von mir war da jahrelang sehr, sehr stark aktiv. Und der sagte halt, naja, wenn du halt einen Programmierer brauchst für, keine Ahnung, irgendeine Programmiersprache, du kannst halt die Leute, die kriegst du halt zu günstigen Preisen. Weil es gibt halt immer jemand, der es für noch weniger macht. Und das ist so diese Spirale, in die sie sich alle selbst reinziehen, weil die unterbieten sich alle gegenseitig, um halt einen Job zu kriegen oder vielleicht den Job zu kriegen, weil die Firma einen tollen Namen hat oder es da tolle Möglichkeiten gibt oder was auch immer. Und dadurch ziehen die sich halt in dieser Preisspirale immer weiter nach unten, bis irgendwann der Punkt kommt, wo du sagst, ey, also wie du schon sagtest, ich muss irgendwie meine Miete bezahlen, ich muss irgendwie, brauche was im Kühlschrank zum Essen und mehr darf ich mir schon vielleicht nicht mehr leisten, weil dann mein Lohn nicht mehr dafür reicht. Und das ist ja auch so ein Thema, da sage ich aber den Leuten, die sind auch zum gewissen Teil auch selbst dran schuld, weil wenn sie natürlich sich alle gegenseitig unterbieten, dann ist es halt so in der freien Marktwirtschaft. Gell? Wenn ich halt einen günstigeren kriegen kann, der mir die gleiche Qualität liefert, warum sollte ich das nicht nehmen? Ja, du hast ja auch die Ausschreibung dann teilweise, um die Leute, wo die Agenturen sich bewerben. Und da geht das gar am meisten, geht übers Geld. Welche Agentur macht das am günstigsten? Punkt. Ist natürlich total krass. Ja. Aber ganz oft bekommen dann die Agenturen, wie nennt man das, Pitch? Ja, ein Pitch, ja. So. Das ist heftig, ne? Heftig. Oder manchmal arbeiten ganz viele Leute auch umsonst, weil es für den und den Kunden ist. Das ist ja unheimlich gut für die Vita. Ja, klar. Super. Ja. Ich stehe dann bei Aldi an der Kasse, kann mit der scheiß Vita aber meinen Einkauf nicht bezahlen. Ja. Hey, ist so. Sag ich jetzt so. Sag Pinky. Das Pinky sagt, ja, kann ich mir nichts, kein Essen kaufen. Ist in der Kreativ- oder Designerbranche sehr stark so. Also ich kenne es aus der Modebranche, dann ist es so. Also weiß es, wie es halt bei Boss ist. Das sind halt die Mädels, die stehen da, also sprichwörtlich wirklich vor der Tür und warten, bis jemand rausgeschmissen wird, dass sie da alle arbeiten können für kein Geld, um einfach nur draufzustehen. War halt bei Hugo Moss 3 Monate im Metzingen beim Design von Herren ohne Begleitung. Es gibt auch so einen geilen Film, warte mal, wie war das mit dieser Assistentin von dieser Chef von der Vogue, warte mal, da gibt es irgendwas mit der Teufel trägt Prada oder sowas. Ich kenne den Titel, aber ich habe den Film nicht gesehen. Ja, aber das ist ungefähr über so eine Assistentin, die praktisch von dieser Wintertour irgendwie Assistentin ist oder aus in diesem Laden und das ist genau das sagt's aus, die dann also die Kämpfe hat. Ja. Also glaube ich, das ist ganz, ganz schwierig. Die Leute hoffen halt darauf, dass sie hinten raus halt irgendwann das Geld wieder verdienen, was sie vorne raus verloren haben. Ja? Aber in der Zeit, wo sie das Geld vorne raus verlieren, weil sie sich halt zum Beispiel gegenseitig unterbieten, machen sie halt den Markt kaputt. Gell? Ich bin mir auch nicht sicher, ob das funktioniert. Aber wenn du einmal alles umsonst machst, erzähl deinem Kunden später bitte mal, dass du dafür Geld haben willst. Also ja. Ich merke das ganz oft so. Wenn du so Freundschaftsdienste machst und sagst, ja, ich mach das mal, für den nächsten kriegst du kein Geld. Die gehen davon aus, du machst das umsonst. Also muss man ein bisschen, hat ja auch was mit Wertschätzung zu tun, aber ich kenne das selber auch. Also ist ja nicht so, dass wir, jeder von uns das nicht mal gemacht hätten, schon irgendwas kostenlos, einfach mal so, weil wir so unheimlich nett sind und gar kein Geld brauchen. Genau. Und wenn es dann mal knapp ist, kann man den nicht anrufen und sagen, ey, sag mal, ich hab doch damals, kannst du mir mal genau. 1.000 überweisen? Genau, ich brauche gerade mal ganz kurz mal. Da weiß der von nichts mehr. Genau. Krass, ja, das ist wirklich ein Thema in Berlin. Aber scheinbar gibt es ja genug Jobs in Berlin, weil sonst würden ja auch nicht so viele Leute hierher ziehen und die. Wo arbeiten die bitte? Da möchte ich auch gerne arbeiten. Weiß ich ja nicht. Also ich möchte gerne da arbeiten, wo die Leute arbeiten, die sich bei mir hier um die Ecke diese Eigentumswohnung für eine halbe Mille kaufen, so zwei Zimmer. Da möchte ich gerne auch arbeiten. Dann frag ihn doch einfach mal, klingel doch mal. Guten Tag, Herr Nachbar. Ich habe da so ein, zwei, drei Fragen an Sie. Ja, da klingel ich mich durch alle Eigentumswohnungen und sage, genau. Hallo, sagen Sie mal. Genau. Ich hätte auch eine Flasche Sekt dabei. Können Sie mal. Ja, ich weiß es nicht, wo die arbeiten, aber es sind ganz oft ja auch keine, sowieso keine Berliner, ganz oft keine Deutschen. Mhm. Und die haben alle, na gut, es gibt ja diese, na wie soll ich sagen, es ist ja schon klar, dass die Investitionen in Immobilien in Berlin angeblich immer noch günstiger sind als in New York, Mailand, whatever. Ja, das heißt, die Leute kaufen sich natürlich in Berlin günstiges Eigentum. Deswegen haben wir halt auch wahnsinnig viele Spanier, Italiener, Japaner bei uns. Das, bei mir in der Straße sprechen sie ganz viele Sprachen. Und für die ist es einfach mal günstig, weil New York einfach, das geht halt einfach nicht. Und dann kaufen die sich irgendwo, machen die halt einen guten Stich. Und das verstehe ich natürlich dann auch wieder. Und ich glaube auch nicht, dass die immer da sind. Also ich glaube schon, dass es dann für die Tochter oder für den Sohn, der studiert oder wenn sie Urlaub machen wollen. Ja, definitiv. Das ist ja auch so, dass dieses Betongold ja auch nicht schlechter wird. Das heißt, wenn die mal günstig eingekauft haben und sagen, naja, nach drei Jahren kann ich es eh für einen guten Schnitt verkaufen. Und wenn man jetzt einfach sagt, für die Sohn oder für die Tochter, kann man einfach rechnen, pass auf, drei Jahre kostet mich die Wohnung irgendwie das Geld. Ich sag jetzt mal, jetzt kostet die Wohnung 500.000 Euro. Die hat mich jetzt in einem Jahr oder in drei Jahren mich irgendwie nochmal 100.000 Euro gekostet, weil halt Reparaturen, Strom, Wasser, blub, alles, was dazugehört. Aber ich könnte dann nach drei Jahren für 57.000 Euro verkaufen. Da habe ich einen guten Schritt gemacht. Das kannst du. Also es steigt ja nach wie vor, obwohl ich nicht sicher bin, ob es nicht irgendwann mal platzt, die Blase. Also es kann ja nicht never ending. Aber jetzt geht's noch, Jetzt kannst du das natürlich so machen. Ich weiß nicht, ob die Blase so schnell platzt, weil du siehst ja auch, der Bedarf nach teurem Wohnraum scheint ja in Berlin auch benötigt zu werden. Das ist irre. Also es gibt ja Leute, die zahlen das ja auch. Es ist ja nicht so, dass sie jetzt die Wohnungen bauen und die stehen dann jahrelang leer. Ratzfatz sind die weg. Dass die halt dann alle schon zum Großteil eigentlich beim Bau eigentlich schon verkauft sind. Und man merkt natürlich auch dieses Modell, wenn du natürlich eine große Fläche dann schon verkauft hast zu attraktiven Preisen. Und die Leute, die sich dafür interessieren, die sind ja auch in dem gleichen Preissegment. Das heißt, da ist ja auch gleich und gleich unter sich. Ja? Das ist jetzt nicht so, dass du dann weißt, okay, nebendran ist irgendein sozialer Wohnungsbau und dadurch wird das Ganze irgendwie geschmälert. Das ist ja gar nicht der Fall. Jo. Ja, und das ist halt auch das ist Berlin, ja. Ja, und vor allen Dingen ist es für mich schwer, ein Haus zu kaufen oder in Berlin. Also Pinky hätte ja auch gerne ein Haus. Also wenn jemand jetzt gerade das hört und denkt, er hat ein Haus mit ein bisschen Garten und wo er ein Pferd und ein paar Pferde und ein paar Hunde abstellen kann, dann freut sich natürlich Pinky über Zuschriften. Ne? Ja, und vor allem, also ich muss sagen, dass ich mittlerweile auch meine Einstellung zu diesen ganzen, es gibt ja diese Townhouses zum Beispiel auch in Friedrichshain und sowas. Und da habe ich am Anfang immer gesagt, oh, geht gar nicht. Ne? Und jetzt ist echt so, dass ich denke so, boah, ich wäre froh, hätte ich zumindest so ein Townhouse mit so 10 Quadratmeter Garten dran. Weil es ist in Berlin einfach ganz, ganz so schwer, irgendwie mit Garten und ein bisschen ruhig und ein bisschen chillig zu wohnen. Also jetzt würde ich sagen, oh geil, nehme ich. Ja, na klar. Ja, klar. Aber wir werden ja auch älter und wollen nicht so viel Party machen, sondern im Garten sitzen und ausschlafen. Genau, im Garten sitzen, grillen und Wein trinken. Genau. Was ist denn so die krasseste Geschichte hier drin? Was ist die krasseste? Also was ist die Geschichte, wo du sagst, also jetzt, boah, das musste ich irgendwie aufschreiben, weil das ist so surreal, so lustig, so extrem, so traurig, so eklig, dass ich das unbedingt aufschreiben musste. Ich muss mal kurz reingucken. Also was krass ist, ist die das mit dem Flaschensammeln ist krass. Mhm. Pinky geht da Flaschensammeln. Seite. Und das ist jetzt eigentlich gar keine, ich glaube die Geschichte heißt 8 Cent, aber das zieht sich so durch die ganze Story. Mhm. Und es geht einfach darum, dass in Berlin unheimlich viele Leute Flaschen sammeln. Ja. Ja, das und ist krass. Das ist so heftig und das ist nicht so, dass das, wo wir denken, das sind die Leute, die Flaschen sammeln. Nein, es sind meine Nachbarn, die ich manchmal abends sehe. Es sind hauptsächlich Rentner. Mhm. Es sind Punker, normale Leute wie du und ich. Und das ist echt krass. Also das ist, wo ich auch sage, ey Leute, da müsst ihr auch mal hingucken. Da müsst ihr mal hingucken. Ihr könnt nicht immer nur sagen, ja, viele hauen ja mal Hartz IV und Hartz IV und bla, das sind ja alles die allerletzten und dies und das und jenes. Also die haben ja ein unheimlich schlechtes Ansehen, zum Beispiel die Hartz IVer. Aber versuch bitte mal mit dem Geld zu überleben. Das ist nicht viel. Und das ist einfach die Leute, wenn du die Leute siehst, das sind keine Schmarotzer, die haben normale Klamotten an, die Flaschen sammeln gehen. Und du siehst sie jeden Tag massenhaft. Morgens, mittags, abends, die ganze Nacht. Bei uns fahren nachts Rentner durch die Gegend. Und das finde ich einfach heftig. Das ist ein heftiges Thema, wo ich sage so, boah. Das ist auch, viele haben ja auch, wenn es so um Bettler geht oder Schnorrer, dann sagen die, oh, die sollen mal arbeiten gehen. Oder Flaschensammler. Mach das mal. Mach das mal. Mach das mal selber, stell dich mal hin und halt die Hand auf. Oder geh mal Flaschen sammeln. Das ist total heftig. Ja, definitiv. So, ne? Ja, das ist, warte mal, was ist sonst noch? Also das mit dem Waxing ist total heftig. Also das mit dem Waxing ist irgendwie so, das ist das Krasseste, was ich so an Geschichten geschrieben habe, wolltest du sagen? Oder nein. Oder das also, sagen, was ich das Heftigste, was ich erlebt habe, sondern dass du jetzt einfach verraten hast. Was denn hier? Wo steht denn das? Verrate ich nicht mehr. Die Geschichte heißt, gut gewaxt ist halb gewonnen, 152. 152. Ja, warte mal, was ist sonst noch? Wie war deine Frage? Ich möchte es gerne ablenken. Was jetzt die Geschichte, diesem Buch war, was so für dich am heftigsten, schönsten, tollsten, wichtigsten war, irgendwie aufzuschreiben? Da muss ich erstmal mein Inhaltsverzeichnis durchgucken. Du kennst dein Buch wohl ziemlich gut. Ja, ich habe es ungefähr 1000 Mal gelesen. Aber dadurch, dass dieses Buch so viele Facetten hat und Emotionen, ist es total schwierig zu sagen, was finde ich gut. Weil ich finde manchmal, dass wenn es traurig ist, gut. Und manchmal finde ich es auch, wenn du dich halt totlachst. Also viele Stellen sind so, dass die Leute, die mir gesagt haben in der S-Bahn, die haben halt echt laut gebrüllt. So, ne? Und also vom Titel her zum Beispiel Blind Dates und andere Katastrophen. Oh mein Gott. Ja, Pinky, Pinky meldet sich dann irgendwie ihre Freundin verleitet sie dazu, sich bei so einer Dating-Seite anzumelden. Und da. Also, bei welcher denn? Ich mache jetzt keine Werbung für diese Dating-Seite. Okay. Es ist eine Bekannte? Ja. Okay. Und da passieren halt echt abgefahrene Sachen und auch Konversationen. Ja. Also. Ich gerade so ein bisschen lachen muss. Ich habe gerade letztens mit einer Freundin von mir mich darüber unterhalten, über Datingseiten und was hier so alles schon passiert ist. Ja. Und da bin ich echt, in mancher Hinsicht bin ich dann wirklich zu naiv, wo ich mir denke, so, ey Leute, das kann nicht euer Ernst sein, oder? Also, dass Menschen meines Geschlechtes irgendwie so krasse Dinge abziehen, wo du da denkst, so, ey, hallo, das ist eine Datingseite, ihr habt euch gerade 2 Sätze geschrieben und dann brauchst du dich gleich so das Allertiefste rauszuhören, was in deinem Körper steckt und zu sagen, hey, dann direkt so auf Konfrontation zu gehen, wo ich mir denke, so, vielleicht bin ich da ein bisschen zu out-fashion. Man lernt sich halt irgendwie über Zeit lang kennen und muss nicht gleich nach dem zweiten Mal abchecken, so, geht alle Extremitäten ja oder nein und wenn das nicht geht, gehe ich halt direkt zur nächsten. Wieso denn nach dem zweiten Mal? So, warte mal. Darum geht es auch in dem Kapitel. Und es geht auch um irgendwelche, um die Kommunikation. Und das ist wirklich unglaublich. Ich versuche jetzt mal irgendwas zu finden. Pinky steht nämlich überhaupt nicht auf Dating-Seiten, aber ihre Freundin nötigt sie mehr oder minder auf einer Autofahrt das zu machen mit so einer App. Und dann macht sie das auch. Und dann geht das echt, knallt das wirklich. Und sie kriegt die geilsten Mails und so, ich kann ja mal anfangen, ein Stück rauszulesen. Mach mal. Und zwar, ich muss mal ein bisschen zwischen. Das ist so eine längere Geschichte. Ist das? Ja, das sind mehrere. So, die Freundin hat dann ein Date. Gut, also ich bin dann angemeldet auf der Dating-Seite als Pinky und sag, was hat ein Pinky für ein Profilfoto? Ganz bescheuerte. Ganz doll bescheuerte. Wo sie. Also ist nicht süß Pinky, sondern ist halt irgendwie dann. Nee, Pinky heißt ja gar nicht Pinky. Pinky heißt ja My Way. Okay. My Way wegen ihrer Punker-Vergangenheit und 030 wegen Berlin. Okay. So, sie heißt My Way 030 und lacht sich auch tot und sagt, also wer das schnallt, kriegt ein Date von ihr. Okay. Mit ihr. Mhm. Und schnallt aber keiner. Und hat halt einfach so die Sachen angegeben, so. Und hat ganz unmögliche Fotos, wo man sie eigentlich auch gar nicht erkennt. Mhm. Okay. Weil das normale Foto wird von dieser. Das wird ja irgendwie so gecheckt. Mhm. Wurde nicht freigegeben oder aber so ganz komische Kunstfotos und so mit Fuckfinger und sowas. So ein mhm. Punkerfoto, das wird genommen. Okay. Aber am Anfang hat sie keins. So, also Pinky checkt ihr Profil auf der Dating-Seite. Im Posteingang sind knapp 80 E-Mails. Wow. Die Mails und Anfragen, die ich bekomme, sind aber alle irgendwie gleich. Jeder erzählt mir von seinen Wünschen und schildert mir ganz genau, wie er sich vorstellt, wie ich ihm seine Wünsche erfülle. Mhm. Also so hatte ich mir das nicht vorgestellt. Ich bekomme alle möglichen männlichen Fantasien geschildert. Haarklein, bis ins Detail. Also du kommst dann rein und hast dann das und das an und machst dann das und das und ich mach das und das, bla bla bla. Soll das etwa ein Drehbuch sein, was ich da spielen soll? Ich fasse es nicht. Meine Freundin bekommt ganz andere Mails. Die Männer fragen sie, was sie sich wünscht und worauf sie Lust hätte. Was mache ich denn falsch und warum bekomme ich nur Spinner-Mails? Meine Vorurteile gegenüber solchen Single-Börsen bestätigen sich mal wieder. Hier sind nur Typen am Start, die denken, dass sie eine Frau mit Topmodel-Maßen finden, die ihnen ihre Wünsche erfüllt. Aber ich bin weder ein Supermodel, noch habe ich Bock, eure beknackten Fantasien zu erfüllen. Und den reichen Macker finde ich hier bestimmt nicht. Mal davon abgesehen, dass ich diese Methode des Reichwerdens ja eh schon längst ad acta gelegt hatte. So, und dann kann sie sich Pinky irgendwie nicht so entscheiden, sich da rauszuwursteln, weil es irgendwie witzig ist. Jetzt heißt das Kapitel Date Your Doctor. Mhm. Nach 4 Tagen Mitgliedschaft auf der Online-Dating-Seite, 183 Anfragen, Mails und diversen nervigen Chats, habe ich beschlossen, mein Profil zu löschen. Das hier sollte mich entspannen, nicht noch mehr aufregen. Die machen mich irre, die Typen. Und das ohne, dass sie überhaupt wissen, wie ich aussehe. Ein Foto habe ich nämlich noch nicht eingestellt und werde es auch nicht mehr tun. Allein die Angaben auf meinem Profil, groß, blond, 1,75, abenteuerlustig, scheint sie alle zu animieren, mich mit Anfragen zu bombardieren. Leider habe ich auch recht unkonventionelle Anfragen bekommen, mit Wünschen, die weit außerhalb der normalen Vorlieben sind, also normal in Anführungsstrichen. Einer wollte gerne, dass ich ihn in einen Käfig sperre und ihn dann einmal am Tag aus einem Napf füttere. Ein anderer hatte die Vorstellung, dass ich mit ihm im Park spazieren gehe, während er in einem Pferdekostüm steckt. Aus rosa Plüsch. Das ist sicher alles sehr interessant. Aber ich denke, dass sie sich dafür einen Profi engagieren sollten. Denken die im Ernst, hier eine Frau zu finden, die ihnen das alles kostenlos erfüllt? Männer. Einer der Interessenten erzählt mir, dass es hier viele Männer gibt, die nur Fotos sammeln. Also versuchen, Fotos von irgendwelchen Damen zu bekommen. Am besten aufs Handy und möglichst unbekleidet natürlich. So. Warte. Sie noch mal ein bisschen lesen. Ja, die wollen natürlich alle, dass Pinky ein Foto online stellt. Klar. Das macht sie natürlich nicht, weil sie inkognito bleiben will. Hey, Berlin ist ein Dorf. Wenn ich hier Fotos einstelle, dann weiß es bald die halbe Nachbarschaft, dass ich untriebig bin. Man kennt immer irgendwen, der hier registriert ist. Oder einen, der einen kennt und sowas dann ganz schnell die Runde macht. So, und das versuche ich den Leuten auch klar zu machen. Also auch ein bisschen so hinten, so ein bisschen, ja, eine Anleitung, wie man es nicht macht. Also Mädels, die das Buch lesen, ne? Wenn man abenteuerlustig oder was hast du geschrieben, abenteuerwillig da reinschreibt, ist es halt für, lässt es bei vielen Männern einfach schon direkt die Sicherung durchknallen. Und wenn man groß 1,75 ist und abenteuerlustig, heißt das für Männer alles. Na, es haben ja auch viele Leute interessanterweise gesagt, die das Buch gelesen haben, die haben mir das bestätigt, also die Erfahrung. Also interessanterweise, das, was du jetzt gerade an Reaktionen gezeigt hast, zeigen ganz viele, die sagen, Alter, ich hab da und überleg mal und ich und hier und so, das ist so krass. Aber Pinky sagt dann irgendwann, naja gut, aber sie kennt zwei Leute, die haben sich auch da kennengelernt und sind nach wie vor verheiratet. Das gibt es auch. Na, das gibt es auch. Also man kann jetzt nicht sagen, man kann seinen zukünftigen Ehemann oder Ehefrau da kennenlernen. Also ich sehe definitiv. Ich sehe das auch als, das ist eigentlich, glaube ich, heute eine moderne oder eine normale Form eigentlich, einen Partner kennenzulernen. Es wird einfach mal jetzt in den Kontext gesetzt, wie unser Leben heute funktioniert. Es ist halt schwierig, außerhalb deines Kiezes, wie ich immer sage, in Berlin-Dorf, sich andere Leute kennenzulernen, weil das machst du einfach nicht. Du heutzutage, also ich komme jetzt nicht auf die Idee an einem Samstagabend, dass ich mal nach Charlottenburg in eine Bar fahre, statt in den Bekannten, wo ich immer sonst unterwegs bin. Mhm. Das ist einfach so. Mhm. Und es ist halt schon auch mittlerweile eine sehr, sehr einfache und oberflächliche Art und Weise halt, ja, Leute kennenzulernen. Also ich finde, Online-Dating ist schon verrufen, aber ich glaube, für viele Leute in der Gesellschaft mittlerweile normaler geworden, als man der Sache irgendwie nachsagt. Also das Interessante ist ja, dass sie dann später auch sagt, naja, wie kann das sein, dass die so die Sachen schreiben und woran kann das liegen? Weil ich kann doch nicht einfach nur sagen, ich bin 1,75 und blond. Und sie schreibt ja dann auch, also in dem Buch erzählt Pinky dann auch so, naja, aber keiner weiß, von dem ich aussehe. Ich könnte eine wandelnde Gruselguste sein, mit Warzen auf der Nase und dicken, klobigen Füßen. So, und dann fängt sie an, von sich zu erzählen, wie sie aussieht. Mhm. Und zählt alles auf. Ja, ich habe eine schlechte Haut. Mhm. Ich wiege, habe 10 Kilo zugenommen. Ich fühle mich fett, hässlich und unattraktiv. Alle anderen auf Facebook, YouTube sehen alle top viel besser aus als ich. Mhm. So, und das ist halt einfach so, dass sie sich dann hinterfragt, so, ich meine, warum? Die sehen mich nicht und ich fühle mich selber überhaupt nicht schön und überhaupt so. Und da redet sie ja über sich und sagt, Mann, ich könnte auch 30 Lifts gebrauchen und überhaupt so, und wenn ich so nachdenke. Und das ist halt einfach so dieser total krasse Gegensatz, dass sie so viele Anfragen bekommt, aber selber denkt so, oh Mann, ich bin aber nicht Cindy Crawford, sondern wie sie früher ausgesehen hat, sondern ich bin das und das. Und habe auch nicht die Konfektionsgröße 34, 36. Mhm. Und das ist dann auch so, dass sie dann auch wieder denkt, so ja, wenn ich irgendwo hingucke, sind alle schöner als ich. Mhm. Und jetzt schreiben mir die Männer, obwohl sie nicht wissen, wie ich aussehe, wie geht das? Ja, aber es sind drei eindeutige Triggerfaktoren, ne? Groß, blond, abenteuerlustig. Das ist halt für Männer mit 2 Gehirnzellen ist es im Prinzip schon 90%. Na, ich weiß gar nicht, ob man auch davon ausgehen muss, dass auf diesen Dating-Seiten ob es eigentlich immer nur um diese One-Night-Geschichten geht. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht, wenn Pinky das, ich habe überlegt, ob ich mal eine andere Variante mache und Pinky einfach mal einen Ehemann suchen lasse. Ich weiß nicht, ob das da geht, auf so einer Seite. Und dann mal gucken, was da kommt. Ob was dann passiert, wenn man einfach das Profil ändern würde. Mhm. Also, wie meinst du jetzt ändern? Das heißt, man kann ja leider, ich weiß gar nicht, man das ändern kann. Kann man auch sagen, man möchte einen Ehemann suchen. Vielleicht gibt es dafür spezielle Plattformen. Nee, weiß ich nicht. Ich kann mal googeln. Also jemand hat zu mir gesagt, ein Mann hat zu mir gesagt, dass er immer Anfragen von Frauen bekommt aus dem Ausland, die einen Versorger suchen, über solche Plattformen. Das war mir übrigens auch total neu. Das war total krass. Ich habe gerade in die Suchmaschine meines geringsten Missvertrauens eingegeben. Plattform für Ehemänner finden. Ach, ist das. Pass auf, der erste Hit ist Sugar Daddy. Hier finden reiche Männer attraktive junge Frauen. Geil, kann ich mich da anmelden? Geil. Ey, das wäre doch voll was für Pinky. Genau. mysugardaddy.eu. Lecko mio. Warte mal, ich mach mal das mal hier auf dem Beamer. Dann hast du auch das was dazu. Ist jetzt nicht dein Ernst, Sugar Daddy. Doch, ernsthaft. So. Du, ich war letzte Woche in Hamburg in einem Café ja. Und da hat mir echt so ein Typ, der war bestimmt 75, mhm. So ein reicher Hamburger, hat mir seine Visitenkarte zugeschickt gesagt. Ja, siehst du? Schätzelein. Schätzelein. Stand da drauf vielleicht My Sugar Daddy, sein Profil-ID oder so? Nein, er hat gesagt, wenn du mal hier bist, trink mal einen Kaffee. Siehst du mal. Und ich so, okay. Hast du gesagt, yeah. Ja, aber auch Vertriebsleiter, also der hatte Geld. Das ist ja gut. Und vor allem Vertriebsleiter sind ja auch sehr, sehr kommunikativ und die sind auch schnell wieder weg. Die sind auch viel unterwegs. Da kannst du ja zweigleisig fahren. Der war aber vielleicht war auch schon 80. Der macht doch nichts. Du weißt ja, Schönheit vergeht, aber Hektar bleibt Hektar. Ja, ich könnte ja mal Pinky beauftragen, den zu treffen. Genau, das ist die Seite hier. Ja, das sieht aber nicht nach Sugar Daddy aus. Also da sind zwei total hübsche Beauties auf der ersten Seite. Ja, der rechte ist schon so ein bisschen George Clooney-Effekt. Der hat grau. Ja nur ein bisschen graue Haare. Ja. Das ist bei Männern attraktiv und das ist kein Sugar Daddy. Das ist, guck mal, der ist doch 50, oder? Guck mal, exklusiv, spannend, und gezügelt. Kannst du auswählen. Ich bin ein Sugar Daddy, Sugar Babe und dann jetzt kostenlos registrieren. Ist das krass. Ey, du bringst mich ja auf Ideen, du. Ja, vielleicht wenn Pinky mal Teil 2 ist noch nicht ganz fertig. Teil 2 ausprobieren möchte, wäre das vielleicht eine Variante. Sugar Daddy Leco Mio. Die Nummer 1 in Europa, zwar noch nie davon gehört, aber du siehst ja in der Presse. Warte mal, also wir schreiben nach einem bestimmten Lebensstil. Das heißt, ich kann mir, aber ich bin schon zu alt für sowas. Ich bin ja schon 29 und nicht mehr. Frauen werden ja auch nicht älter als 29. Ja, na eben sag ich ja. Und die wollen da bestimmt 19. Weiß ich nicht. Ich gebe mal ein, ich bin Sugar Babe. Nee, du musst ja ein Sugar Daddy sein. Nee. Weil Sugar Babe ist dann 80 und wohlhabend? Weiß ich eben nicht. Ach so. Ah, ja. Ah, weißt du, ja. Was ich meine? Ach so, ja, klar. Nee, darf doch nicht sein, weil die Plattform ist doch, hier steht doch da. Wo waren das? Hier finden reiche Männer attraktive junge Frauen. Das heißt, es gibt als Sugar Babe, muss es eine junge, attraktive Frau sein. Bitte mach mal. Ich klicke jetzt mal drauf. Jetzt kostenlos registrieren. Kannst du das Geburtsdatum aussehen? Okay. Wie alt sind wir denn? Warte mal, wie alt ist man denn, wenn man 98, heute? Oh Gott. 20 sind wir. Wir sind 96. Da sind wir 96, okay. 98 geht auch. 96, wir sind auf jeden Fall ein Sommerkind. Und sind also Löwe. Also sind wir am 9.8.96 geboren, oder? Ja. So, jetzt brauchen wir erstmal eine Fake-E-Mail-Adresse, gell? Ich gebe dir einfach später die Daten, dann kannst du damit wieder umspielen, kannst du mal experimentieren. Wir legen mal eine ein, oder? Ich bin begeistert. So. Natürlich verraten wir jetzt nicht, wie die heißt. Na, no, okay, man kann keine von denen nehmen, dann nehmen wir einfach hier die von Helene Fischer. Genau. Nehmen einfach so eine. Oh. Ach, der Name Susi 96? Mhm. Aus Kongo kommen wir nicht. Nein, wir kommen aus den Niederlanden. Aus den Niederlanden. Aus den Niederlanden. Blond oder aus Dänemark? Nein, Deutschland ist gut. Oder Schweden. Ja, oder? Mhm. Ei, ei, ei, ei. Okay, das heißt, wir sind jetzt angemeldet und warten jetzt auf die Mail. Da ist es auch schon. Oh, scheiße, hier ist die Mail jetzt falsch formatiert. Anlegen, benutze folgenden Link. Wo ist jetzt dieser Link? Da. Ich muss gestehen, dass ich jetzt nichts von dem verstehe, was er hier tut. Macht er nichts. Lauter Zeilen und Buchstaben. Ich tue, was ich tun muss. Ich verrate euch jetzt nicht, welcher Name und welche E-Mail das ist. Okay, so, ach, jetzt habe ich hier falsche. Nee, stimmt doch. Warte mal. Warum geht denn das jetzt hier nicht? Habe ich mich vertippt. Ja, ich kann mir schon mal überlegen, was ich dann gerne als erstes machen würde. Yacht fahren oder Golf spielen. Golf spielen lernen. Ganz wichtig, du brauchst ja einen Golftrainer. Ja, natürlich. Oder? Also drunter machst du mal, also bitte. Ja, und noch so ein kleinen, so ein Caddy Boy. Genau, der und. Der ist aber erst, der darf höchstens 19 sein. Ja, meinst du, der quiekt aber noch? Der kriegt einen Mundkneben. Genau. Der ist dann nicht ganz mehr so frisch. Vielleicht kannst du mit einem Poolboy anfangen. Ja, sowas braucht man auch als Millionärin. Genau, guck mal so. Jetzt, ah, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. So, und jetzt? So, jetzt müssen wir ein Profil ausfüllen. Das ist aber doch. Jetzt geht's los. Oh, jetzt wow, geht's los. Größe? Okay. 1,65, oder? Nein, das ist zu klein. 1,80? Aber als ein, nee, das Problem dann mach 1,70. 1,70. 1,73. 1,70 ist gut, weil 1,60 ist zu klein. Ja, ist zu klein, genau. Und die Männer haben vor großen Frauen Angst. Wenn die 1,80 ist, dann. Nee, das ist. Okay, 1,70 ist gut. Raucher natürlich nicht. Kinder? Nein, auf gar keinen Fall. Figur? Sportlich. Augenfarbe? Blau. Haarfarbe? Blond. Hellblond natürlich. Hellblond. Ethische Zugehörigkeit? Keine. Keine Angabe. Weiter. Monatliches Budget? Das klick mal an. Für was? Ja, leider nicht so. Das kommt ganz darauf an. Genau. Beruf? Was sind denn beruflich? Akademikerin. Oder ist das so schlau? Na, guck mal. Das nee, warte mal. Ist, so ein älterer Mann braucht einen Versorger, eine Versorgerfrau. Oder eine Künstlerin. Stewardess. Stewardess. Sie ist genauso toll. Viel unterwegs. Ach so. Stimmt. Ja, genau. Ist gut. Ja, doch, doch. Freizeitbeschäftigung. Reiten. Reiten. Wo steht denn hier Reiten? Reisen. Da gibt es Reisen ein. Reisen. Kochen ist mal ganz gut. Dann hat nämlich so ein bisschen diesen... Konzerte und Theater, ausgehen, ganz klar, muss auch zahlen, essen gehen, ganz wichtig. Geht sich voll aus. Hallo. Sport, jetzt kommt Sport. Sport, ich so. Segeln. Segeln, ganz wichtig. Tennis. Golf. Tennis. Oben ist Tennis. Tennis. Karate dürfen wir auf gar keinen Fall ankreuzen. Schwimmen ist auch ganz gut, weil und die Fitness darf auch nicht fehlen. Und Reiten ist auch gut. Sprachen. Sprachen, na, ach, alles. Also, na, Italienisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch, Spanisch. Spanisch, genau. Super, du hast ja 15 Credits verdient. Wofür denn jetzt? Weiß ich nicht. Weil wir so geil sind. Weil wir so auskunftsfreudig sind. Zeige deine Persönlichkeit und schreibe einen individuellen Flirt-Text. So, dann bitte mal. Nee, du musst die Rechtschreibung noch ordentlich machen. Ja. Also er schreibt jetzt ernsthaft, ich bin einfach die Beste. Du zweifelst daran? Dann finde er es heraus. Oh Gott, bist du Texter für Dating-Seiten oder was? Könnte ich sein. Ist ja ein Traum. Das wünsche ich mir für die Zukunft. Was ist die Antwort? Ein Mann, den ich liebevoll umsorgen kann. Genau, nee, einen Mann, mit dem ich meine Zukunft gestalten kann und dieser genauso dieser nach einer erfüllten Zukunft strebt. Ja, das klingt so ein bisschen, weißt du, das klingt so ein bisschen, du musst ja auch, du darfst jetzt dich jetzt nicht darstellen als so ein bisschen Mäuschen, sondern du bist ja schon ein bisschen Powerfrau und da brauchst du auch jemanden, der, den du nicht abhängst. Du brauchst ja jemanden, der am Ball bleibt. Welcher? Mach noch eine Frage, oder? Was wolltest du schon immer einmal machen? Na, ganz klar. Ach, auf, ein Fallschirmsprung. Natürlich, ey, du musst ja zeigen, dass du auch ein bisschen draufgängerig bist, nicht langweilig. Ja, aber der ist doch schon 80, der Typ. Macht doch nichts. Ansonsten, wenn der dann unterwegs einen Herzinfarkt kriegt, ist auch nicht schlimm. Ein Fallschirmsprung. Also Leute, das hätte ich jetzt nicht geschrieben, aber es macht nichts. Was haben wir noch für eine Frage? Was magst du gerne? Jetzt könnte ich ja schreiben mit tieffollen Gesprächen, aber das ist langweilig. Nee, mach mal einen anderen Fall, da war noch was anderes Lustiges. Da war irgendwas noch mit, warte mal. Wie sieht für dich ein traumhafter Abend aus? So. Achtung. Und jetzt kommt aber, der Champagner und Kerzenlicht und Essen unter freiem Himmel auf den Malediven mit Kellnern. Genau, Essen. Und Blick aufs blaue, weite Meer. Unter freien Himmel auf einer Insel mit Blick auf das Meer. Nur du und der Wein. Oh Gott, ich muss gleich brechen. läuft. Oh Gott. Weiter. So. Haben wir schon 80 Anfragen, ja? So, jetzt brauchen wir noch ein Foto. Das können wir uns jetzt auch noch ganz kurz noch rausholen, indem wir einfach auf irgendeiner Party-Fotoseite unterwegs sind. Party-Fotos, bestimmt irgendwie so Party-Fotos 24. Virtual Nights, das klingt doch gut. So, jetzt gucken wir mal, dass wir auf einer Party unterwegs sind, wo wir waren. Waren wir auf der Electric Girl, Monday Night City Club bei JMFM. Ach, guck mal hier, da haben wir doch was. Galerie ansehen. Anspruchsvolle Schwarz-Weiß-Fotos. Ja, die hier, die Tuse, die Blonde, sieht doch schon mal gut aus. Welche? Die linke? Ja. Ah, die ist aber mit zwei auf dem Foto. Wir brauchen ein Single-Foto. Sonst weiß doch der potenzielle, die ist schon zu alt, oder? Für die. Vielleicht, wo zeigst du jetzt drauf? Nein, die sieht zu putschebrammelmäßig aus. Okay, halt mal weiter, nächste Seite. Ist das fies? Ich entschuldige mich jetzt schon bei der Dame, die jetzt herhalten muss. Aber ihr schafft das schon. Muss ja hellblond sein. Eben. Warte mal, da war doch so ein Hintern da oben. Nur den Hintern und die Haare. Oh ja, das ist verführerisch. Super. Das ist verführerisch. Jesus. So, jetzt machen wir Folgendes. Grafik speichern unter. Und sagen Downloads. Alles wird gut. Jetzt müssen wir noch die ganze Werbung wegschneiden. Ey, wie schnell du das machst, ne? Also, Was? Du machst alles so schnell. Ich brauche dafür Stunden, wenn ich recherchiere. Warum machst du das so schnell? Ja, ich bin halt Rechercheprofi. Du, ich habe, Teile der Antwort könnten dich über die Bevölkerung verunsichern. Darum sage ich besser da nicht. Da liebe ich lieber nichts, aber es ist gut. So, pass auf, dann schneide mal ganz kurz mal das Stück hier raus. Das ist doch essentiell, ne? Erstellen aus Zwischenablage. Oh, ist doch ein super Foto. Wir haben jetzt ein ganz tolles Schwarz-Weiß-Foto, einer Frau von hinten in weißem Oberteil. Röckchen und baufrei und ihr Haar schmeißt. Also, ich bin eigentlich quasi schon verliebt. Ja, ich auch. Also ich bin schon verliebt. Also das ist schon total super, finde ich auch. Ich schreibe einfach mal verliebt. Das Foto speichern als verliebt. Auch richtig schreiben. Verliebt. So, jetzt machen wir das dann mal rein als Profilfoto. Und dann bin ich mal gespannt, was du zu Zuschriften bekommst. Oh. Ich meine, es sieht echt gut aus. Oder? Aber jetzt müssen wir das ja irgendwie so. Ah, nee, wir wollen doch die volle Größe haben. So. Das Babe tanzt an der Stange übrigens noch. Also ja, super. Ich glaube nicht, dass es an der Stange tanzt. Ja, aber an so einer Clubstange. Ja, es hält sich fest, weil es beim Tanzen gerade schwindlig geworden ist. Nein, vom Rausch, weil sie so verliebt ist in den Reiz. Scheiße, jetzt müssen wir so einen scheiß Reality-Check machen. Du musst ja dein. Was? Bitte schreibe einen Schriftzug My Sugar Daddy und deinen Usernamen auf ein weißes Blatt Papier. Oder lade unseren Vordruck herunter. Deine Daten werden vertraulich verhandelt und gehen nicht an Dritte weiter. Naja, gut, kann man ja machen. Ich frage mich gerade, wie dieses. Ach so. Und dann musst du quasi das Foto. Unterschreiben und dann? Nee, du musst dann ein Foto machen, wo du das dieses My Sugar Daddy in der Hand hältst. Da reichen meine Bildbearbeitungsskills nicht, um das reinzumontieren. Ja, also das Ergebnis erfahrt ihr dann in einer anderen Folge nach Weihnachten. Genau. So, wir machen jetzt los flirten. Das haben wir erstmal nicht gecheckt, aber ist ja schon mal alles gut. Ey, wir können ja schon voll losmachen. Jesus. Ich sehe jetzt lauter Männer auf dem Bildschirm, ja, die alle mal gar nicht so schlecht aussehen. Findest du? Warum ist mal als Sugar Daddy 28? Warum ist Tommy hier? Warum ist Tillmann da? Warum steht Tommy vor einer E-Klasse? Soll das jetzt Reichtum symbolisieren? VIP auch noch. Ja klar, der zahlt dafür bestimmt Geld. Der Chat, Alter, die fliegen einmal voll rein, warte mal. Was haben wir hier noch? Das sind aber keine Sugar Daddies. Nee, die sind alle noch relativ jung. Ach, hier gibt es 65 wieder. 20? Der ist doch kein 20, oder? 74er Baujahr. Was? Also. Es sieht nicht anders aus als auf einer anderen Dating-Seite. Das sind alles keine Sugar Daddies. Was machen die denn da? Mr. Right, Gott. Mr. Right, always Mr. Right. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ist das schlecht. Können wir schon mal einen anschreiben? Bestimmt. Hallo, ich suche einen reichen Versorger. Hier, Billionär Number One, oder? Das ist doch hier der, was man wollen. Ja, vom Flugzeug. Ein Foto vom, der Typ hat, macht ein Foto vom Flugzeug. Super. Vor 8 Minuten schreibt ihm doch bitte mal. Vor allem das, was mich hier wundert, er wohnt auch in London. Perfekt, ich habe doch eine Eigentumswohnung in London. Jährliches Einkommen über 1 Million. Privatvermögen über 10 Millionen. Beruf Unternehmer. Freizeitbeschäftigung Kunst, Sprachen Englisch, Kontaktwunsch Beziehung. Und guck mal, er wird ja sogar monatlich 9.000 Euro geben. Würde er mir geben? Ich weiß aber nicht, ob das reicht. Da kannst du dann mal anfangen mit 9.000 Euro und dann kannst du dich ja langsam deinen Anspruch ja nach oben schrauben. Ah, oh, der ist nur 1,79, das klappt nicht mit High Heels. Vielleicht kann er noch ein paar Plateau. Da muss er eine Frau haben, die 1,65 ist, was du gesagt hast. Ja, der hat Angst sonst. So. Unglaublich. Okay. Das war sehr schön, vielen Dank. Ich habe jetzt meinen zukünftigen Ehemann, also Pinky hat ihren zukünftigen Ehemann gerade gefunden. Genau. Vielen Dank. Ich muss noch ganz kurz die Accountdaten. Aber ich will ein rosafarbenes Flugzeug, bitte dich. Der muss er umlackieren. Er muss auch ein bisschen flexibel sein dann, oder? Jesus. Der braucht ein bisschen, also, aber das ist echt unglaublich. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Also ich war jetzt ein bisschen geschockt, ganz ehrlich gesagt, im ersten Augenblick, aber es ist krass. Ach, du warst geschockt, das hast du dir aber nicht anmerken lassen. Nee, das ist meine Professionalität, die ich dann einfach da walten lasse. Ein schönes Foto von mir, was du da gerade hochgeladen hast. Ein Traum, oder? Okay, also kriegst du dann später alles übergeben und dann kannst du ja mal gucken, was da was ich gucke da natürlich nie rein, ne? Ist also ja klar, oder? Gibt es das Pinky, die soll damit dann ein bisschen arbeiten? Ja, ich frage mal, ob sie das mal lesen möchte. Also ich will damit natürlich nichts zu tun haben. Da ich ja Pinky nicht kenne, kann ich sie nur dir geben. Hm, ich werde es ausrichten. Genau. Ah, ich sehe gerade, das Licht ist eigentlich zu hell für den Beamer. Okay, naja, ist halb so wild. Hat ja gereicht. Hat ja gereicht, genau. Ja, weiter zu deinem Buch. Ich dachte, du wolltest mir jetzt einen Ehemann besorgen. Ach so, nee, so schnell geht das nicht. Na gut. So schnell geht das nicht. Brauche ich 2 Stunden mehr. Geht es in diesem Buch eigentlich auch um Essen und Trinken? Ja. Welchem Kapitel denn? Hier, mit dem Spiegelei oder was? Es geht um Essen und Trinken in dem, ich weiß aber gar nicht genau, wo. Share Dein Food gibt es noch hier, sehe ich gerade. Genau, es geht darum, dass Pinky diese Foodsharing entdeckt, weil das Geld fürs Essen nicht reicht und dann rausfindet, dass unheimlich viele Lebensmittel weggeschmissen werden. Ja, das ist auch krass, ja. Darüber ziemlich geschockt ist und anfängt zu recherchieren im Internet, weil sie schon mal gehört hat, es gibt auch Foodsharing. Und dann fängt sie an zu recherchieren und meldet sich an und macht auch eine Foodsharing-Aktion. Und da kommt nochmal dieses Bewusstsein, Leute, wisst ihr eigentlich, was alles weggeschmissen wird? Und überlegt, ob sie das dann auch macht und zu den Restaurants geht und das verteilt. Und das ist eigentlich ziemlich cool, was da gemacht wird. Also es ist cool, was es für Organisationen gibt, die das machen. Ja. Das ist total toll. Finde ich geil. Und ich finde es halt einfach, bin einfach geschockt, wie viel weggeschmissen werden. Mhm. Also wirklich weggeschmissen wird. Und ich bin da auch registriert und dann kriegt man halt Mails, wo dann irgendwelche Bio-Hersteller von Naturjoghurt 3 Tonnen oder 50.000 Eimer wegkippen, weil es nur noch 2 Wochen haltbar ist. Mhm. Also in der Fabrik auch. Oder irgendwelche Müsli-Riegel. Und das kloppen die alles in den Müll und es ist noch haltbar. Mhm. Das ist krass. Und du darfst ja auch nichts aus dem Mülleimer nehmen, ne? Ja. Das ist ja auch nochmal heftig. Also die Leute, die hingehen und was aus dem Mülleimer nehmen, haben ja wahnsinnig Stress. Mhm. Und das ist so, das ist heftig. Also da würde ich eigentlich ganz gerne mich noch ein bisschen reinknien, weil ich das ganz gut finden würde, dass man sich da ein bisschen engagiert auch. Mhm. Es gibt ja auch so Kühlschränke wohl verteilt in der Stadt, wo dann Sachen drinstehen. Mhm. Ich habe das selber noch nicht gemacht, will das aber echt nochmal machen, wo du dann, wenn du wegfährst oder in Urlaub fährst oder ich weiß nicht was und hast noch 3 Tonnen Kartoffelsalat oder was, kannst du dann reinstellen und jemand anders kann sich das dann aus dem Kühlschrank rausnehmen. Mhm. Das finde ich ziemlich cool. Das stimmt, ja. Ich denke, das ist auch das Tolle wieder an der Stadt, dass dann sowas sich natürlich auch lohnt und auch trägt. Ne? Das heißt, wenn du jetzt in kleinen Kenzen nicht wohnst, ne, mit 800 Einwohnern und du stellst dann am Freitag deinen Kartoffelsalat da rein, dann holt das keiner. Holt das keiner und dann kommt. Vor allen Dingen ist das auch nicht üblich. in den Niederungen. Das ist ja auch nicht üblich, dass man von wem anders was anderes annehmen würde. Das ist nicht so. Also. Weißt du, was ich meine? Doch, also, doch. Ich glaube, da muss ich dir widersprechen. Ja? Ich kann nur sagen, wo ich herkomme, wie das klingt. Dass das bei uns im Dorf war, das ganz häufig, dass, keine Ahnung, die Freundin von der Mutter kommt vorbei und hat irgendwie 5 Kilo Kartoffeln dabei, weil die irgendwie noch so viel davon hatte. Und das sind Freunde. Ja. Aber ich rede jetzt von anonymen Foodsharing. Okay, von anonymen, okay. Aber das machen die nicht auf dem Dorf. Also nee. Dass man natürlich sagt, so, ich habe von der Party was über, holt euch das ab. Genau. Das kenne ich auch. So, aber dass man wirklich sagt, so, Frau H. aus P. in dem anderen Dorf nebenan hat noch Kartoffelsalat, das macht keiner. Mhm. Da sind da so Berührungsängste. Ja. Die hast du hier halt nicht. Das stimmt, im urbanen Bereich ist es eher einfacher, weil die Leute halt nicht so viel Angst vor anderen Menschen haben. Ja, und du hast es natürlich so, dass du da aber mehr diese Hilfe hast untereinander auf dem Land. Ja. Und natürlich das Gefüge, das Dorfgefüge, wenn du drin bist, sehr viel stärker ist und sehr viel mehr hilft. Das heißt, da wird dir natürlich auch geholfen, wenn es dir immer nicht so gut geht, wenn das gut läuft. Und das ist in Berlin nicht so. Wenn du hier nichts hast, dann bist du halt nichts, hast nichts. Weiß das dein Nachbar eh nicht und dem ist es auch egal. Egal, genau, ja, das stimmt. Also man kann jetzt immer nicht so sagen. Ich glaube, Landleben und Stadtleben hat immer so ein Für und Wider, was beides gut ist. Beides gut ist. Man muss halt nur gucken, wo stehe ich, was will ich gerade. Also am besten ist die Mischform. Genau. Ein bisschen Land, ein bisschen Stadt, neben die Stadtwohnung. Und Essen, ach so, es kommt auch Essen vor. Ja, sie entdeckt dann noch Lebensmittel aus der Speisekammer oder aus in den Schränken, was da nicht verkocht worden ist oder was man so stehen hat. Das ist ja auch wirklich so, dass du ganz viel in deinem Schrank hortest oder einkaufst und das dann auf einmal 3 Jahre steht und dann wird es weggeschmissen. Kenne ich. Das geht auch noch darum, dass man echt guckt und sie dann sagt so, oh, das kann man ja auch essen. Ja, na klar, isst das mal. Aber man hat es halt einfach stehen und dann steht es da 5 Jahre. Und manchmal kann man es halt echt Müll schmeißen. Das ist auch so von wegen, Mensch, guck mal mit deinem Essen und kauf das nicht einfach so und geh da nicht so mit um. Verschwende das nicht so. Ist nicht immer einfach, aber ich sage, man kann es so lesen oder man kann drüber nachdenken. Es ist halt einfach so zwischen den Zeilen. Du weißt, was ich meine. Ja, ich weiß, was du meinst, absolut. Buddha wohnt im Briefkasten. Was geht's denn da? Bist du religiös? Ist Pinky religiös? Ist Pinky religiös? Nee, ist sie nicht. In dem Briefkasten wohnt Buddha. Das hat sie sich aber nicht ausgesucht und er labert mit ihr, so eine kleine schwarze Metallfigur. Und er quatscht sie dann auch mal an und sie sagt so, ey, Alter, was willst du denn eigentlich von mir? Buddha wohnt in dem Briefkasten und will ihr irgendwas sagen. Und sie sagt dann so, also ich habe dich ja nicht eingeladen hier, du warst auf einmal da, also quatsch ich mich nicht voll. Und er will irgendwelche Weisheiten erzählen. Und sie sagt natürlich so, ich rede ja hier nicht mit jedem und ey Mann, kommst du her aus dem Dekoladen und sowas. Okay. Und dann treffen die sich halt immer, wenn sie das Zeug rausholt, dann wirft sie ihm vor, dass er gar nicht Buddha sein kann, weil der schafft es dann nicht, die Rechnung aus dem Briefkasten fernzuhalten, was soll der ganze Scheiß überhaupt. Okay. So, und dann, deswegen sagt sie auch immer noch Hallo zu Buddha. Und dann ab und zu entwickelt sich halt irgendwas. Oder er hat einen Brief in der Hand und dann kommen da so Dialoge. Und Buddha hat ihr dann doch was zu sagen. Also es gibt ja noch den inneren Schweinehund, der redet ja auch noch mit ihr. Und ihre Katze Mara hat ja auch noch was zu melden. Und das Universum erzählt, gibt ja auch noch seinen Senf dazu. Ja. Und sie sagt dann auch so, ey, was will denn der? Spinnt der jetzt? Und das sind dann aber so Anregungen von allen diesen Mitwirkenden, über die sie dann irgendwann nachdenkt. Und dann sagt so, naja, musst du dich schon selber darum kümmern, dass du glücklich wirst und dass du reich wirst und denk doch mal nach und sowas. Und dann denkt sie auch immer mal drüber nach. Also Buddha weiß auch von dem Reichwerden-Plan. Weiß er, sie hat ihm das ja nicht gesagt, so ganz genau. Aber er ist ja Buddha und er ist ja allwissend, er weiß ja sowieso alles. Und zwischendurch fragt sie ihn dann auch mal was, weil sie dann sagt so, ich werde jetzt übrigens Mann, weil das ist alles einfacher. Auch nochmal zu einem Mann-Frau-Thema, weil als Mann wird man immer schöner und schicker. Und wenn du über 40 bist, dann wirst du ausgetauscht gegen 20-Jährige. Und die brauchen auch nicht so viel Kosmetikartikel. Buddha, mach doch mal, dass ich im nächsten Leben Mann werde. Solche Ideen hat sie dann. Okay. Und das sagt sie dann auch zu ihm. Und er sagt dann so, sag mal, so einfach ist es aber nicht, Schätzelein. So, und dann haben die halt so Gespräche. Und das Schöne ist, am Ende sprechen sie alle miteinander. Und das ist ziemlich cool. Okay, also und sie denkt auch manchmal zwischendurch nach. Und meistens sagt sie zu ihm, du hast einen Knall, Alter, und macht die Tür zu, die Briefkastentür, und sagt so, ey, muss ich mir doch nicht anhören, so ein Scheiß. So, mach einfach, dass ich reich und schön bin oder sowas. Genau. Das macht er natürlich nicht. Ja, und da ist er auch nicht irgendwie so, ich will mal, ja, Typ. Ey. Genau, das erklärt er ja auch irgendwann, das findet sie nicht so cool. Sagt auch so, Alter, das funktioniert hier so nicht. Und sie so, Butter, mach das jetzt. Blind Dates und andere Katastrophen. Mhm. Was ist das da ist, passiert? Das ist die, der Einsteiger von den Dating-Seiten. Ach so. Weil die Freundin von Pinky hat irgendwie ein Date. Und da kommt das alles so ins Rollen. Und für Pinky heißt das natürlich Blind Dates, die sie früher mal hatte. Und andere Katastrophen, dass sie das alles ganz grässlich findet, weil sie früher irgendwann mal solche Blind Dates hatte, mhm, die völlig aus dem Ruder gelaufen sind. So. Davon erzählt sie dann aber im zweiten Teil. Ja, sehr gut. Du machst also schon mal quasi der Lust auf den zweiten. Bonuskarten, Coupons und Probenalarm. Ja. Ja, es gibt ja auch Spartipps. Pinky entdeckt ja auch Spartipps. Also das heißt auch ganz. Und Hausfrauentipps. Zum Beispiel Don't mess with a Zahnpastatube. Ja. Da erklärt Pinky, wie man hausfrauenmäßig aus einer Zahnpastatube ganz viel Zahnpasta noch rauskriegt und sparen kann. Und Grundsatzfrage ist, Pinky von vorne oder von hinten Drücker? Von vorne oder von hinten Drücker? Mitte. Mitte Drücker? Hm. Oh mein Gott. Das ist ja gegen jedes System. Was? Ja, was? Total selbstverständlich. Ja, und die Proben, und dann entdeckt sie auch so, es gibt doch immer so Couponkarten oder kaufe einen Kaffee und krieg einen Stempel und sowas, und das entdeckt sie auch alles. Mhm. Dass es sowas gibt und dass man auch irgendwann mal einen Kaffee umsonst bekommt oder so Prozente oder so Prospekte angucken und dann gezielt einkaufen gehen. Okay. Also reale Spartipps. Okay, das ist ja auch sehr, sehr, also ich bin ja total überrascht, was für vielseitige Facetten dieses Buch hat. Ja, ja. Ist mir vorhin schon aufgefallen, du sagst da ab und zu doch mal Schätzelein. Genau, Schätzelein. Genau, da hast du auch ein Kapitel. Denk mal groß, Schätzelein. Genau. Was ist das, was mich mal vorstellen? Denk mal groß. Es geht darum, also ich bin ein Fan von Deichkind. Yippie. Ja, und die haben einen Song, der heißt Denken Sie groß. Okay. So, und Pinky muss dann zwischendurch, verschreibt sich den Song Denken Sie groß. Den guckt sie dann mal auf YouTube. Mhm. Wo total geil, wo die flippen halt völlig aus. Ne? Die Jungs sind ja echt, mhm, geil. Und wo sie einfach sagen, denken Sie groß und mach einfach mal. Mhm. Und Pinky denkt dann groß und sagt so, okay, denken Sie groß und stellt sich so vor, was sie so haben möchte. Und es geht ja auch um das Gesetz der Anziehung. Mhm. Also sie entdeckt das Gesetz der Anziehung, dass alles das, was du haben möchtest, dass du anziehst, was du ausstrahlst. Also das heißt, dass sie sich konzentrieren muss auf ihre Umgebung. Was denkt sie, was macht sie, was tut sie, was möchte ich gerne haben? Und da bewusst auch hingeht und sich nicht sabotiert selber. Weil man macht das schon so, dass man sich sabotiert in seinem Leben, ohne das zu merken. Weil man sich vielleicht gar nicht gut genug fühlt, reich zu werden oder einen guten Partner zu haben. Weißt du was, das ist irgendwie so, fühle ich mich gut genug, warum gönne ich mir das denn jetzt nicht? Mhm. Warum mache ich noch das und das und das und denke, ich bin es nicht wert, dass ich das und das habe oder sowas? Das haben ja ganz viele. Unbewusst. Ja. Ja, kann ich mir vorstellen, dass das Leute haben. Ich bin halt nicht so der Typ dafür. Das Leben kann so schnell vorbei sein. Ja. Das ist ja. So, und es geht einfach darum, dass sie irgendwie jetzt mit dem Gesetz der Anziehung arbeitet, mhm, und dass du als erstes aufschreiben sollst, weil sie, wie gesagt, sie beschließt ja reich zu werden und dann macht sie auch Feng Shui und, mhm, pendelt und all so ein Scheiß. Also sie macht das komplette Programm. Esoterikprogramm. Ja, ja, da hat eine Freundin, dann pendelt, was natürlich nicht funktioniert und sie schmeißt es in die Ecke, aber es ist egal. Sie probiert alles aus und hat auch liest von diesem Gesetz der Anziehung und dann musst du zuerst ausschreiben, was du nicht mehr willst. Na, da steht dann so von wegen, bla, ich kann meine Rechnung nicht bezahlen, also ein Schnickschnack und ich kann nicht in dem schicken Restaurant in Mitte, kann ich nicht essen gehen. Mhm. Und dann musst du das umformulieren und dann muss sie so eine Liste machen und schreiben, was sie alles haben möchte. Was ist denn da alles auf der Liste drauf? So, und sie schreibt dann zum Beispiel, ich gewinne Geld. Ich finde Geld. Ich kann essen gehen, wo ich will, da ich immer genug Geld habe. Ich gewinne Preise. Das Geld fließt mir einfach zu. An meinem Spiegel klebt ein 500-Euro-Schein. Schöne Vorstellung. So. Und das ist so. So, und das ist sofort wegen so, ja, denken Sie groß. Mhm. Das ist halt irgendwie. sie guckt dann auch irgendwelche Videos zu dem Thema, du musst mal eingeben, reich werden und sowas, was du für geil, auf was für geile Videos du kommst. Und dann guckt sie irgendwelche Videos von Esotern, die sagen, du musst dein Geld segnen, dann kommt der Reichtum auf dich zurück. Ja, und dann ist so ein anderer Typ, der sagt so, ja, du musst dir den 500-Euro-Schein in die Potte legen und dann gehst du in den Laden, du darfst es aber nicht ausgeben. Mhm. Allein das Gefühl, dass du das machen könntest und sowas. Und solche geilen Sachen gibt es da. Und das, oh mein ist, Gott. Das ist natürlich ziemlich geil. Oh mein Gott. Also es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Und ich kann mir das richtig vorstellen, dass es genau für, ich habe noch nie drüber nachgedacht, dass es auch so Esoterik und Besserwisser gibt, für reich zu werden. Das wusste ich vorher auch nicht. Aber logisch, es gibt's für alles, warum auch nicht für reich werden? Und die Ansätze sind halt einfach so schräg, aber wenn man sich das mal anhört oder ansieht, ist man einfach erstaunt und mit was für einer Selbstverständlichkeit andere Leute sagen, ja, du musst deine Rechnung, auch deine Rechnung, die du bezahlst, musst du segnen, mhm, weil das kommt alles auf dich zurück. Ja. Ja. So. Und verkaufen sie das passende Weihwasser dazu? Du, die war total glücklich, die Frau, an dem Video. Und ich habe gedacht, okay, ist egal, sie macht alles richtig. Sie sitzt irgendwo auf einer Insel, ja, und macht irgendwelche Videos. Die schien mir irgendwie, ja, weiß ich nicht. Und ob was der Mann dazu, ich weiß es auch nicht. Aber ich habe nur gedacht, so, ja, gut, dann. Die macht das gut. Irgendwas hat sie ja richtig gemacht. Ja, also ich weiß nicht, es gibt wahrscheinlich auch bei diesem Super-Checker-Typen, der wahrscheinlich Seminare, die da anbietet. Es gibt ja auch Haufen so, die sagen so. Oder DVDs und Videos, die du kaufen kannst. Ja. Und dann. Ja, die Esotante macht das ja, weil sie das natürlich. Peace and Freedom natürlich, ist doch klar. Peace and Freedom auch für ihren Geldbeutel. Das kann sein. Ich habe das nicht weiter recherchiert. So, aber es ist irgendwie. Es ist also wirklich, wenn du dir mal überlegst, reich zu werden, du kommst wirklich an ganz viele lustige Sachen. Also wie gesagt, bei Pinky, die hat gesagt, ich werde jetzt reich und Kann man es richtig vorstellen. Kleines Blondinchen, also großes Blondinchen, wir wissen 1,65 groß, und sagt jetzt einfach in ihrer Naivität, ich werde jetzt einfach reich, Punkt. So, und es ist aber dann, wenn sie das macht, ist es ja dann relativ bodenständig, weil das, sie macht es ja dann und dann fällt sie relativ. Dieses Naive hast du nicht so in dem Buch. Weil sie ist da sehr realistisch drin. Und also für mich ist das Ganze sowieso ein Theaterstück oder ein Film, weil das extrem lebendig ist. Also ich sehe die ganzen Filme. Ich sehe Pinky durch die Gegend laufen und Sachen machen und Videos gucken. Und das ist halt super lebendig. So liest es sich auch. Und für mich ist es eigentlich echt ein Drehbuch oder ein Theaterstück oder sowas, was mit Mitmachen funktioniert. Ja, ja. Meine Güte, ey, meine Güte. Das ist ja echt, über Themen, die ich mit dir heute unterhalte, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Warum hat, was für eine Rolle spielt bei Pinky die Katze? Also du sagtest vorhin, der Buddha, der da spricht, und sie hatte noch eine Katze, hast gesagt, Mara, gell? Genau, also du hast Buddha, die Katze und den inneren Schweinehund und die stehen irgendwie so ein bisschen für der eine ist das innere Kind, was man so sagt in der Psychologie. Hm. Der innere Schweinehund sagt immer, ich will aber. Hm. Und warum muss ich jetzt aufstehen? Warum haben wir keinen Ketchup jetzt hier in dem Scheißladen? Ich will aber, dass du Bio-Bananen kaufst. Hm. Buddha ist natürlich der sagt, du musst da nicht glauben und sowas, ne? Dann hast du praktisch einen Regisseur, der dann sagt, und Mara ist die Freiheitskämpferin, die sagt so, wow, du musst für deine Freiheit kämpfen und bla. Die tarnt sich als Oma-Katze und ist aber eigentlich so eine Freiheitskämpferin, die Riga-Straße mit ihren Kumpels besetzt hat und solche okay. Scherzen. Aber ist bestimmt eine Hauskatze, oder? Ja, ist eine Hauskatze, die sich aber halt tarnt. Und die hat früher im Untergrund gearbeitet und ist dann praktisch in meine Wohnung gekommen. Und als ich sie von meinem Rechner, die macht irgendwelche lustigen Sachen und denkt sich aus, wie sie Pinky zu Gleichmut erzieht, weil sie ihr was beibringen will, weil Pinky sie ja gerettet hat. So, und macht so ganz lustige Sachen und macht Sitzdemos auf ihren Rechner, wenn Pinky halt nach Jobs suchen will und solche, zwingt sie zu irgendwelchen Sachen und Pinky schmeißt sie dann raus und dann macht sie Kung Fu und schlägt die Küchentür und sagt, sie kommt aus dem Untergrund und würde sich ja niemals dem, ich weiß nicht was, der Obrigkeit unterwerfen. Ja. Und was sind das für Methoden? Und klärt Pinky auf, dass sie eigentlich aus dem Untergrund kommt und das Haus und die Riga Straße, das ist alles von den Katzen. Das sind nicht okay. Das machen die Katzen alle und sie wäre das und so. Also, ja. sehr illustre Gesellschaft, nicht? Mhm. Einmal alles bitte. Genau, da schreibt Tinky auch, was sie sich wünscht. Mhm. Ich muss mal selber nachblenden. Sie kauft eine Karte, eine Postkarte, wo drauf steht einmal alles bitte. Jetzt muss ich mal selber nochmal gucken, wo das war. Welche Seite war das denn nochmal? 62. Sie findet im Schreibwaren eine Karte, so eine schwarze mit goldener Schrift, so ein Schloss, ein Flugzeug, eine Sonne, ein Herz, ein Haus und ein Porsche drauf ist. Und steht auf einmal alles bitte. Und sie sagt, oh, das ist ja toll, das ist genau meine Karte. Nimmt diese Karte in die Hand und sagt, ja, die ist perfekt. So, dass ich an Wünschen fast gar nichts mehr dazuzufügen habe. Außer Gartenmöbel aus Holz, Kaffee trinken mit Freunden, Curry-Ketchup, der aus der roten Flasche, Weitblick, der Duft von frischem Heu, ein Fahrrad, ein Hochbeet, in der Sonne sitzen und solche Sachen. Okay, das heißt, sie hat dann doch mehr Wünsche, als auf der Karte draufstehen. Ja, und auch sehr also, einfache Wünsche. Genau, vor allem sehr einfache auf Wünsche. Der Karte, wie du schon sagtest, stehen ja so ja, die typischen materiellen Wünsche drauf, also bis auf das Herz. Ja, aber natürlich so, was hast du gerade gesagt? Gut, Gartenmöbel ist ja auch materiell. Irgendwas war mit In der Sonne sitzen. Genau, in der Sonne sitzen zum Beispiel. Oder mit Freunden Kaffee trinken. Ne? Der Geruch von frischem Heu. Ja, ich glaube, das kann man sich auch erkaufen. Na, ja. Es geht einfach darum, dass du halt an der Stelle, wenn du es liest, dich natürlich selber fragen kannst. Was ist es für mich? Was wünsche ich mir? Du könntest jetzt das lesen und denken, wann habe ich das letzte Mal vom Haus in der Sonne gesessen und habe nur da gesessen? Oder wann habe ich mir die Zeit genommen, mit meinen Freunden Kaffee zu trinken? Das ist nicht so, dass man das immer macht. Und das sind so Kleinigkeiten und ein Baguette mit Käse und Oliven. Das sind so, es wird ja auch klar, dass es nicht immer darum geht, dass ich den Porsche habe oder die Designerschuhe. Sondern dass es darum geht, dass ich vielleicht Zeit nehme. Zeit ist auch Reichtum. Definitiv, das ist eigentlich meiner Meinung nach der größte. Zeit und Gesundheit ist der größte Reichtum. Dass du einfach sagst, ja, einfach nur sitzen und sein. Einfach nur hier sitzen. Ja. Marmorkuchen kann ich drauf verzichten. Bin kein Marmorkuchen-Fan. Ja, ich aber. Okay. Oder der Geruch von frisch gebrühtem Kaffee, das riecht so geil. Mhm. Es riecht so geil, wenn du manchmal durchs Haus gehst und ein Nachbar brüht gerade Kaffee frisch auf oder du kommst irgendwo da und denkst so, boah, das ist geil, oder? Mhm. Definitiv. Und auf solche Sachen kommt man eigentlich auch nicht, dass das schon sehr reich ist, manches. Ja, definitiv, gebe ich dir voll und ganz zu. Ja, ist richtig. Hast du die Geschichten so angeordnet, dass die, du hast vorhin gesagt, dass es eine große Geschichte ist, das zieht sich so durch? Oder kann ich, also wenn ich jetzt verschiedene Kapitel jetzt nicht gelesen hätte zwischendurch, hätte ich dann mit dem Gesamtkontext ein Problem? Also es gibt Geschichten, die kannst du aus dem Kontext rausziehen. Es gibt einzelne Storys, wo du sagen kannst, die stehen für sich, abgeschlossene. Aber ich habe natürlich so geschaut, dass es im Ganzen einen Faden durch die Geschichte gibt, den du halt auch logisch und sauber nachvollziehen kannst, damit es nicht so springt mit den Geschichten. Dann sind ja die Geschichten nicht alle am Stück entstanden. Eine habe ich im letzten Jahr geschrieben, eine habe ich vorgestern geschrieben, eine ist mir eingefallen und das ist irgendwie dann zusammengefügt zum Schluss. Okay. Ja, wenn du husten, musst du husten. Okay, trink ein bisschen was. Okay. Erzähl mal, wie bist du eigentlich auf diese Amazon-Schreibling-Geschichte gekommen? Also, du hast dann deine Freundin jetzt lang genug bearbeitet, jetzt hast du gesagt, okay, jetzt kommst du nicht mehr drum rum und jetzt hast du angefangen zu schreiben. Genau. Wein muss jetzt nicht gleich. Ja, ich habe mich verschluckt. So, ich weine jetzt, ich bin da so schluckig. Ich hatte dann das Buch, oder wir haben es geschrieben und ich wusste aber gar nicht, was ich mit dem Buch machen sollte. Ich habe dann nach Verlagen geguckt und habe relativ Das ist das Problem mit dem Beamer. Warte, ich mache den mal wieder aus. Habe relativ schnell gemerkt, dass das mit den Verlagen nicht so einfach ist. Also das hat, wie weit warst du da schon? Hast du schon das Buch, war das schon zu 10%, 30%, 90%, 100% fertig? Kann ich dir noch nicht mal sagen. geschätzt? Mindestens 50. Okay, also das heißt, du hast schon eine Basis, die du vorzeigen konntest. Hättest, könntest, genau. Und dann wurde ihm relativ schnell klar, dass es schwierig ist und dass du, wenn du unbekannt bist, natürlich kaum Verlage bekommst, wo du einen guten Deal bekommst. Dann war es ja keine Belletristik in dem Sinne. Das heißt, ich hätte natürlich meine ganzen 60 Manuskripte verschicken können. Mhm. Habe ich dann aber nicht getan. Und dann kam die Freundin, die mich nötigte, das Buch zu schreiben, mit der Idee, du kannst doch das selber machen. Und ich nur so, Quatsch, ich mach das doch selber, nicht verrückt, wie soll das denn gehen? Und dann hat sie mir das gesagt und Amazon hat gesagt, pass auf, da kannst du das machen. Mhm. Die haben halt die Software und alles, guck dir das doch mal an. Ich fand das total scheiße, weil ich wollte das eigentlich nicht. Und so. Aber du wolltest auch nicht zum Verlag gehen. Also, nein, ich wusste erstmal gar nicht, wie es geht und habe gedacht, nee, ich fand es nicht scheiße, ich war eigentlich, ich habe noch nie ein Buch verlegt oder geschrieben oder ich hätte ja noch nicht mal das setzen können oder sowas, mhm. die ganze Grafik. Und dann habe ich aber gemerkt, dass es bei Amazon die Möglichkeit gibt, dass sie dir alles geben, damit du als Self-Publisher dein Buch schreiben kannst. Mhm. Und da habe ich dann gedacht so, oha, jo, da muss man natürlich sehen, dass es Vor- und Nachteile hat. Und ich habe relativ schnell erkannt, das mache ich. Das mache ich auf jeden Fall, weil es mir die Möglichkeit gibt und den Rahmen, ein Buch zu veröffentlichen, ohne dass ich 10.000 Euro für gedruckte Bücher auf den Tisch legen muss. Mhm. Was sind denn so die Vorgaben, der Rahmen? Also wie stelle ich mir das vor? Es gibt da auf der Amazon-Seite gibt es eine Seite, wo sagt, hier, wenn du ein Buch veröffentlichen möchtest, klicke hier. Also für mich war es nochmal anders, weil ich ja an so einem Self-Publishing-Wettbewerb teilgenommen habe. Wie bist du auf den gekommen? Den habe ich da auf der Seite gefunden. Okay, also bei dem hast du irgendwie nach Büchern Nee, ich habe einfach nach Self-Publishing und da bietet Amazon ja doch die Seiten an dafür. Mhm. Und da war dieser Wettbewerb, ich dachte, super, das mache ich. Und dann wirst du sozusagen angeleitet. Ich meine, das war sauschwer. Es ist auch alles auf Englisch und ich fand jetzt nicht, dass es so einfach war. Okay. Aber man muss sich dann wirklich hinsetzen und 3000 Jahre sein Manuskript formatieren fürs E-Book und alles machen. Und ja, den Print musst du machen. Das war auch nochmal so eine Aktion. Das war, ich fand es doch schwierig, aber trotzdem hätte ich es selber nicht so alleine machen können. Mhm. Was sind denn so die Rahmenbedingungen gewesen? Also du sagtest erstmal, okay, alles erstmal in Englisch. Also wenn man jetzt der englischen Sprache nicht mächtig ist, dann hat man schon ein Problem. Mit was werben die? Mit was für Vorgaben, was für Nachteilen? Mit was muss ich mich da auseinandersetzen auf einmal? Also sie werben damit, dass du natürlich den Vertrieb hast, den ich nicht abwickeln könnte. Ich meine, ich kann ein E-Book herausbringen und weiß natürlich nicht, wie kriege ich das an den Mann. Ja. Da hast du natürlich eine wahnsinns riesige Vertriebsplattform. Na klar. Und das übernehmen die einfach mal für dich. Das heißt, in der Schweiz, wenn ich jetzt auf Facebook mein Buch präsentiere, kann in der Schweiz und auch in den USA jemand das Buch runterladen. Mhm. Das kann ich nicht. Das kann ich nicht bringen, das kann ich nicht liefern. Das heißt, du gibst dein Content, sie haben die, du gibst ein Manuskript, das musst du halt formatieren, da gibt es halt Voraussetzungen, die du erfüllen musst und dann musst du dein Cover machen. Also die machen, glaube ich, es gibt sogar so einen Cover-Creator, wo du das machen kannst. Alter, du eh aus dem Designbereich kommst, das ist ja für dich das geringste Problem, oder? Ja, das ist alles selbst gemacht, weil das wollte ich auch nicht so. Und Dann musst du halt diese ganzen Distributionssachen, also was klar war, ist, dass ich übrigens Copyrights-Probleme hätte kriegen können. Ja, können mit meinem Content. Hast du da, wenn du dieses Buch einreichst, hast du jemand, den du als Ansprechpartner da hast, der dich darauf hinweist und sagt, hey. Nein, du musst die 35 Seiten Teilnahmebedingungen und allgemeinen Geschäftsbedingungen lesen. Die musst du lesen und die habe ich auch echt gelesen. Ich habe wirklich lange gebraucht, um alles. Du musst alle Richtlinien können, die sind super streng. Mhm. Was ist denn da zum Beispiel eine Richtlinie, die du vorher gar nicht gedacht hattest? Du darfst über keine Person und Inhalte schreiben, wo du nicht befugt bist, das drüber zu schreiben. Du darfst auch nicht über einen Menschen schreiben, den man nachweislich erkennen könnte. Also wenn ich über diese Band schreibe und über diesen Schriftsteller, wissen eigentlich alle, wer das ist. Mhm. Das darfst du aber nicht. Dann kriegst du richtig doll Ärger mit Amazon. Okay. Das heißt, da gab es auch so einen Support, den habe ich auch angeschrieben. Habe gesagt, ey Leute, ich habe hier ganz viele Sachen, Geschichten in meinem Buch. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, was ich da schreiben kann. Und da haben die dann irgendwie nur geantwortet, ja, wenn das so in den Richtlinien steht, dann wird das wohl so sein. Und ich so, hallo, könnt ihr mal mit mir sprechen? Mhm. Das ist schwierig, du fliegst einfach raus, weil Amazon lässt sich nicht auf Diskussion ein. Wenn es da Probleme gibt, schmeißen die dich einfach raus. Ja. Ergo musste ich ganz viel in meinem Buch umschreiben, was doof war. Weil es gibt ja auch eine Geschichte Mönch oder Designer. Da geht es um Karl Lagerfeld und Anselm von Grün. Mhm. Über deren Definition von Reichtum, was Pinky wohl denkt, wie das wohl ist für die beiden. Und dann denkt sie sogar nach, naja, wie ist das denn, wie denkt der wohl, wie war der wohl früher und für wen ist was Reichtum? Der eine empfindet vielleicht Reichtum, wenn er an einem frisch gewebten Stoff riecht oder der andere, wenn er vielleicht im Kräutergarten irgendwie Gemüse schneidet oder Hopfenbier trinkt. So einfach so diesen Vergleich, und das war so schon sehr kritisch, weil ich musste es natürlich umschreiben. Mhm. Also ich durfte die Namen sowieso nicht verwenden, das ist klar, aber auch bei den Bands und sowas. Und das muss ich jetzt alles neu schreiben und dann gehe ich halt von Amazon weg oder mache es anders, aber jetzt kann ich das nochmal anders auflegen. Aber du musst eine schriftliche Zustimmung haben. Mhm. Also selbst wenn der nur erkennbar ist, also wenn ich hier über Kaiser Karl schreibe, ist es eigentlich schon too much. Da können die mich sozusagen, wenn ich keine schriftliche Genehmigung von Kaiser Karl habe, können sie dich da, ja, schmeißen sich da raus. Das heißt, hättest du es vorher gewusst, hättest du ja auch dein Buch schon so schreiben können. Und weil du jetzt sagtest, okay, ich mache jetzt Selbstpublishing mit Amazon und habe das erst jetzt erfahren und weißt es erst jetzt. Das heißt, das hat ja ganz, ganz viel für dich auf einmal geändert. Also auch komplett auch im Kontext. Weil natürlich hast du bestimmt über Sachen geschrieben oder Bands, Leute, die Menschen kennen, wo natürlich, ich mache jetzt am Beispiel Kiss, da weiß halt jeder, dass die halt irgendwie lange Zungen haben. Ne? Mhm. Und wenn du jetzt über eine Band schreibst, die heißt irgendwie Fiddlepoops, da weißt du halt nicht unbedingt aus automatisch, dass die auch lange Zungen haben. Genau. Genau, deswegen fand ich es schwierig dann. Ich dann so, oh Mann, die Geschichte heißt, eigentlich hieß sie Karl und Anselm. Jetzt heißt sie Mönch oder Designer. Naja gut, aber das hat der Preis, den du zahlen musst, um halt mitzuschwimmen im Haifischbecken. Und das hätte ich jetzt so nicht geschafft. Dann gibt es ja noch ein Tochterunternehmen von Amazon, das ist Create Space. Und das sind diejenigen, die praktisch das produzieren, also das gedruckte Buch. Okay. Das heißt, du kannst Book on Demand, nennt sich das ja. Und das ist natürlich schön, weil du, wie gesagt, nicht 5000 Bücher auf Halde legen musst und die dann vertreiben musst. Aber der große Nachteil ist natürlich, reich wirst du dadurch nicht. Nee, das bleibt natürlich viel, viel bei denen kleben. Ja, sehr viel. Das ist natürlich echt hart, weil also das, was ich hier verdient habe an Tantiem, ist unter aller Kanone, kann ich jetzt nur so sagen. Deswegen muss man sich dann halt auch wirklich kümmern um andere Sachen, um andere Vertriebswege, vielleicht um Verlag. Und weil das ist wirklich, ich meine, für mich war es jetzt gut, weil ich hätte es alleine nicht geschafft, sage ich ganz ehrlich. Ich habe keine in meiner Bekanntschaft, der Verleger ist oder ich weiß nicht was. Und so fand ich das ganz gut, das Ding ist jetzt online. Und ich habe halt gesagt, das erste Buch werfe ich Amazon in den Rachen. Genau, das ist ja auch, naja, also es ist auch eine gute Strategie. Vielleicht bekommt damit eine Plattform, eine Bekanntheit unter Umständen, weil ist halt einfach da. Und man lernt ganz viel. Ne? Sonst hättest du ja auch jemand gebraucht, einen Lektor oder sonst jemand, der dich da ein bisschen coacht bei der ganzen Geschichte. Ja, das hast du ja nicht bei Amazon. Die machen das ja nicht. Ach so, die machen das nicht? Nein. Gar nicht. Ach so, ich dachte, da musst du dich selbst drum kümmern. Okay. Das machen die nicht. Die geben dir nur die Plattform, dass du es veröffentlichen kannst. Lektor musst du alles selbst machen. Du sagtest vorhin Software, weil die Software haben, was für eine Software ist das? Was kann die oder was machst du damit? Na, im Prinzip machst du ja eigentlich nur, du wirst immer durch, du hast so eine Maske und durch die wirst du durchgeführt bei beiden Systemen. Das heißt, du musst immer nur eingeben, möchte ich mein Cover glossy haben, möchte ich creamy paper haben, möchte ich white paper, möchte ich 7-inch x 8. Mhm. Und du wirst also ganz stückweise, das dauert zwar auch lange, bis es veröffentlicht ist, aber du wirst halt immer, jetzt machen sie den Punkt, jetzt machen sie den Punkt. Dann lade dein Cover hoch, dann beschreibe eine Beschreibung, also wirklich Idioten, was heißt Idioten, sicher ist es auch nicht, aber dass du sozusagen nichts machen musst, außer diesen Befehlen zu folgen, die sie dir geben. Mhm. Aber das ist jetzt nur für die Gestaltung des Buches, jetzt nicht irgendwie eine Software, wo du jetzt dann Texte schreibst oder irgendwie Literaturverzeichnis, Inhaltsverzeichnis machst und so weiter. Also sie haben ganz viele, nicht Tutorials, aber in diesem, das nennt sich ja Kindle Direct Publishing, KDP, für die E-Books. Und du hast natürlich ein Wahnsinnsmenü an, wie mache ich ein Cover, wie muss ich das und das machen. Also da bekommst du irre viele Hilfefunktionen. Mhm. Und die musst du auch alle lesen, weil sonst schaffst du es auch nicht. Also da bekommst du diese Anleitung. Und sie geben dir natürlich keine Software, wie du es schreiben kannst, aber sie sagen, schreib es bitte in so oder so oder so und geben auch Hinweise, wie du es machen kannst oder lad dir das Programm runter. Mhm. Es gibt dann auch, du kannst ja auch so E-Book-Versionen kaufen oder so. Da können sie darauf hinweisen oder sie weisen es darauf hin. Aber es sind viele Tutorials, wo du rausbekommst, wie du es machen musst. Mhm. Mit was hast du deine, also mit welcher Software hast du das Buch geschrieben? Ach, das willst du doch gar nicht wissen. Doch? Auf meinem alten Laptop habe ich das geschrieben. Mit einer alten Word-Version. Ja. Echt? Das ist doch total geil. Wie viel Nervenzusammenbrüche hast du zwischendrin gehabt, weil du mehr als 300 Seiten hattest und Word dann immer durch... Ich hatte meinen Spaß. Ist alles cool. Du, ich finde das einfach so geil, weil das irgendwie so passt. Ne? Alle sind so die totalen Vollchecker mit dem Programm und ja. Ich sitze da völlig chaotisch, ein Hund und einen Kaffee auf dem Sofa und schreibe mein Buch. Super. Ja, war geil. Du, zwischendurch war es wirklich so, dass dann irgendwelche Seiten weg waren oder sowas, ne? Ja. Aber ja, der hat hingehauen. Und ich finde es auch irgendwie lustig, weil das ist Punk. Ja, mit Word Bücher zu schreiben auf dem alten Laptop, ja, das ist Punk von heute. Das gell? Ist total Punk. Ja. Und jetzt überlege ich schon, ob ich jetzt groß werde. Ich glaube auch nicht. Es ist genauso Punk, also Punk ist ja auch heutzutage, weißt du, wenn es an der Tür klingelt, gell, sich von seinem Designer-Sofa aufzustehen, durch seine Eigentumswohnung zu gehen und die Tür zu öffnen, gell? Das ist heutzutage auch Punk. Das, und, also, ja, man darf sie nicht zu ernst nehmen. Das stimmt. Macht wohl Pinky auch nicht, ja? Nee. Im Buch. Das nee. Okay, und hast du zwischendrin das Gefühl gehabt, dass du sagst, ey, ich habe keinen Bock mehr, ich schmeiß die ganze Scheiße tausendmal, weg und tausendmal. Geh weg. Tausendmal. Komm, ich mache eine Kurzgeschichte oder den Schritt direkt zum Buch ist, finde ich schon krass. Also ich kenne ja Leute, die haben auch schon Bücher geschrieben, die haben zum Beispiel angefangen und sagen, ey, ich schreibe die Kurzgeschichte mal als Blog oder so mal auf, um auch da mal die Leute, die mich eh schon kennen, mal ein bisschen anzufüttern mit dem Ziel schon, dass ich ein Buch schreibe. Und nehme dann einfach letzten Endes dann die Kurzgeschichten, die ich schon geschrieben habe, die Best-of davon, plus die neuen Geschichten und mache daraus ein Buch. Aber dann gleich von Zero to Hero, so nach dem Motto, hast du vorher irgendwas veröffentlicht oder hast du vorher deine Texte, die du mal geschrieben hast, irgendwie verbloggt, vertwittert, also, verfacebookt, was man halt so macht? Es war so, dass es tierisch schwer war. Das war ganz, ganz schwer. Ich wollte auch ganz oft aufhören, wollte nicht weiterschreiben. Ich habe zwischendurch auch echt geheult. Mhm. Das ist kein Scheiß, weil ich hatte irgendwie, ich habe es ja heimlich gemacht, ich habe es ja gar keinem erzählt. Das wusste ja niemand. Okay. Weil es gibt so viele Leute, die sagen, oh, ich schreibe ein Buch. Alter, ich schreibe ein Buch. Und alle schon so, ja, der wieder, ne? Das ist halt so ein Poser-Kram. Ich habe gedacht so, ich sag's keinem, ich schreibe das einfach. Das wusste eine Freundin von mir, wusste das. Die hat das dann auch gelesen und ich habe ganz oft gezweifelt. Ich habe auch gedacht, ich schaff's nicht. Kein Scheiß, ich schaff's nicht, ich krieg's nicht hin und hat mich wirklich sehr viel Nerven gekostet und auch, ich glaube mal im letzten halben Jahr, so meine Bekanntschaft, ich meine, die wussten ja alle nicht, aber ich war irgendwie verschollen. Ja, die alle dachten sich, Mann, wo ist ja, er? Und das ist halt so, ich gehe dann noch arbeiten oder mache irgendwas und schreibe halt die ganze Nacht, war auch echt zombie-mäßig drauf das letzte halbe Jahr, weil ich natürlich dann nachts schreibe oder sowas, weil das ist halt einfach nachts oft. Und man hat dann, wenn man als Kreativer arbeitet, einen anderen Rhythmus, als wenn man halt morgens zur Arbeit geht. Und dadurch, dass ich immer ganz oft beides mache, ist das natürlich mal schwierig gewesen. Und da ist auch viel hinuntergefallen. Also da kann ich jetzt nicht sagen, es war alles toll. Da ist auch einiges schiefgegangen, wenn du halt wirklich dann sagst, zieh das jetzt durch. Das war wirklich nicht einfach. Und was war nochmal deine Frage? Ob du vorab schon mal ein Snippets oder sowas veröffentlicht hattest, oder jemand zum Leben? Ich habe es geschrieben und habe es verschickt an ein paar Leute, die ich kannte und habe gesagt, ich habe übrigens ein Buch geschrieben, könnt ihr da mal das Manuskript lesen? Mhm. Ich habe das teilweise Kapitel von Leuten, wo ich dachte, okay, sie kommen drin vor, sie können sich wiedererkennen, habe ich verschickt. Dann habe ich die gedruckte Version unter Schweiß, unter Angstschweiß ein paar Leuten geschickt, aus meiner Bekanntschaft als auch. Als ich fertig war. Ja. Mhm. Die habe ich dann wirklich so verschickt und habe wirklich 2 Tage Angstschweiß zu Hause, weil ich nicht wusste, was die sagen. Ich habe gedacht, so leck mich am Arsch, das ist jetzt auch nicht so für jedermann. Und es waren auch verschiedene Menschen, also ganz verschiedene Menschen, die das gelesen haben, die aus verschiedenen Arbeitskreisen, Freundeskreisen, Geschlechts-, Alterskreisen kamen, komplett unterschiedlich. Und die habe ich das lesen lassen. Und das war natürlich so für mich so die erste Buchbesprechung, das erste Telefonat mit demjenigen war natürlich, ich hatte echt Schiss. Ich habe gedacht, was ist das denn für eine Scheiße? Ich meine, ich bin kein Bestseller-Autor. Wahrscheinlich schreiben die alle ihre Bücher und sagen, ja, es wird eh geil. Ich bin der Geilste. Genau. Ich kann schreiben, was ich will. Genau, die Leute kaufen es eh. Ja. Weil ich halt der bin, der ich bin. So, und die fanden das aber irgendwie cool. Die haben dann gesagt so, ah, der Stelle. Also die meisten wollten wissen, wie viel davon ist echt. Klar. Und ich bin nur so. Genau. Und die meisten haben gesagt, ey, das ist geil, mach das mal. Mhm. Mach das mal, das muss raus. Und ich hatte auch das Gefühl, das muss raus. Mhm. Und die waren eigentlich, manche haben es halt nicht so verstanden, aber du musst halt gucken, ob du mit dem Style so klarkommst. Ne? Also die haben, aber die meisten, sie haben eigentlich gesagt, super, mach das so. Hatten dann, ich habe auch gefragt, ja, was würdest du verändern? Wichtig war für mich, dass sie die ganze Story verstehen, dass es in sich schlüssig ist. Und das ist etwas, was du natürlich nicht weißt, wenn du dein erstes Buch schreibst. Mhm. Du liest ein Buch, dann kannst du sagen, an der Stelle, wie kommt denn der jetzt von A nach B? Mhm. Hast du ja ganz oft einen Film. Mhm. Und deswegen habe ich die gefragt, was ist schlüssig, ist irgendwas unschlüssig? Und dann haben sie auch gesagt, ja, du, in dem und dem Kapitel musst du aber nochmal was, weil da hast du dann noch den Freund und dann ist der da aber weg. Und dann das fällt dir selber ja nicht auf. Und das habe ich dann nachgeschrieben oder habe das korrigiert oder ja, aber die haben gesagt, cool, mach das. Und ich so, echt? Das heißt also, wenn du das, du hast es drucken lassen in dieser eigentlich finalen Version, die für dich final war, hast es denen geschickt und dann hast du nochmal Korrekturen gemacht. Ja. Und dann wurde es quasi in die Korrekturen direkt eingeflossen. Also das kannst du bei Amazon machen, dass du dann on demand sozusagen Korrekturen da. Na, ich habe ja vorher, ich hätte das ja noch gar nicht veröffentlicht. Ich habe erst die Leute Probe lesen lassen. Ich hatte es noch nicht veröffentlicht. Ich habe zuerst die Bücher, also die Manuskripte rausgeschickt und dann habe ich es erst veröffentlicht. Und du kannst aber trotzdem, wenn du noch was verändern möchtest, kannst du es nochmal updaten. Du kannst sozusagen das File wieder rausnehmen von deinem Inhalt und kannst es nochmal hochladen. Dann ist es irgendwie 2 Tage offline, das Buch, aber du könntest es nochmal neu machen. Okay, also wenn du, was weiß ich, dann hinterher jemand noch sagt, pass auf, da ist irgendwas falsch oder ein Druckfehler oder da ja, ist irgendwas Ja, das kannst du noch machen. Dann kannst du dann also korrigieren. Das kannst du machen und es ist bei der Printversion nicht so einfach, weil dann ist dein Buch auch manchmal eine Woche weg. Also das ist nicht so, dass es dann so schnell geht. Beim E-Book geht das schneller. Mhm. Weil ich weiß nicht, wie das da mit dem Aktualisieren. Man kann, glaube ich, auch mit dem E-Book-Reader die aktualisierten Versionen dann auch nachziehen. Okay. Wie das funktioniert, weiß ich nicht. Und beim Buch ist es halt so, das ist dann halt einfach mal offline, weil die müsste es dann erst neu machen, keine Ahnung. Okay, und damit dann, weil es ja eh Print on Demand ist, wird es dann quasi dann eh, das ist dann egal, was da für ein Fall dann rausfällt und dann wird es einfach gedruckt. Ne, ich hatte auch viele Diskussionen auch, ne? Also das war so. Ich hatte Diskussionen, die eigentlich nicht hätten sein gesollt oder die man nicht haben muss über Inhalte des Buches. Mit Freunden von dir? Ja, mit Freunden und mit Lesern und sowas, wo ich dann, das kannst du aber so nicht schreiben. Da fühlt der sich ja und der und bla. Und ich nur so, ich habe dann nur gedacht, Leute, ihr solltet das lesen, aber eigentlich geht es nicht darum, wenn jemand Probe liest, das Buch zu verändern. Und natürlich kann es sein, dass sich jetzt der ein oder andere auf den Zeh getreten fühlt, weil man vielleicht selber ein Kind hat und mal über den Hund gefahren ist oder sowas. Aber darum geht es ja eigentlich gar nicht. Genau. Man kann ja nicht. Also ich habe es dann so gemacht, ich habe sehr viel glatt geschrieben, sehr viel verändert, was mich im Nachhinein tierisch geärgert hat und habe beschlossen, dass es aber so nicht nochmal vorkommt. Weil jetzt mal ganz im Ernst, es fragt keiner, wenn jemand zum Beispiel über einen Bankraub schreibt oder über einen Mord. Da wird mit dem ja auch nicht diskutiert, wie der Fahrer des Autos ausgesehen hat oder sowas. Oder da könnte ja sein, dass dein Nachbar auf einmal oder doch pass auf und dann kommst du in die Ecke, das darfst du so nicht schreiben. Das hatte ich halt ganz viel und da habe ich gedacht so, boah, wird Stephen King eigentlich auch immer gefragt, was davon er erlebt hat und oder schreiben auch die Leute und sagen, das kannst du so nicht schreiben. Das fand ich schon ein bisschen schräg, weil ich gedacht habe so, Ich glaube schon, dass die Leute ihm das schreiben, aber er ignoriert es einfach. So, mir egal, das ist meine Geschichte, so ist er, Punkt. Genau, und da habe ich jetzt gedacht, für die Zukunft, okay, ich passe auf an den Stellen, wo ich weiß, es könnte kritisch werden, aber ich würde jetzt nicht mehr mit mir so diskutieren lassen über, also wenn du es so und so schreibst, dann fühlt sich bestimmt die und die auf den Schlips getreten. Also das ist halt ein bisschen schräg, weil so ein bisschen Reflexion und überhaupt so, ich meine, könnte ich ja permanent überall anrufen und sagen, du hast geschrieben, die und die ist doof oder Blondinen sind doof oder das ist doof. Es ist Das hast du halt. Ich glaube, es ist polarisiert manchmal auch das Buch. Das mag sein, aber es ist halt Trash. Ja, weil vor allem das ja auch Leute betrifft, die in deinem Freundes-, Bekanntenkreis, also in deinem Umfeld halt sind, gell? Und dass die dann zwangsweise halt vorkommen, ja, ist halt so, gell? Weil das halt die Leute sind, mit denen man halt zu tun hat. Na, es ist ja nicht so, dass sie so an sich vorkommen, aber es ist halt so, wenn du, es hat mir geholfen, die Geschichte teilweise mit Charakteren zu füllen. Mhm. Das heißt, ich habe in irgendeiner Geschichte einen Türsteherfreund von A in einen Bekannten, der aussah wie in B, gesteckt und hab den diese Szene spielen lassen, weil ich sie mir einfach visuell besser vorstellen konnte. Mhm. Und dann hat dieser Freund von mir mit der Sprache von dem anderen Freund, mit Pinky, diese Geschichte erlebt. Mhm. Und das war für mich einfacher gewesen, als komplett alles so aus dem Nichts entstehen zu lassen. Ja, und das war, fand ich total super. Und ich hab's aber jetzt so, dass es, die meisten erkennen sich halt natürlich nicht, weil ist ja Hazy Fantasy, aber das war für mich gut, dass irgendwie zu. Ich habe die Szenen alle gesehen. Also ich kann die Geschichten vom inneren Auge sehen und dann kann ich sie schreiben. Mhm. Und dafür habe ich manchmal den Nachbar gebraucht oder den Menschen von gegenüber oder einen Freund oder sowas. Wenn du dann mit dem Release fertig warst und hast dann per E-Book und dann auch als Print gemacht, wie läuft denn das dann marketingmäßig mal so ganz doof gefragt? Macht das dann irgendwie Amazon? Hast du beworben? Wie hast du beworben? Hast du dann die Facebook-Seite eingerichtet? Hast du die schon vorher? Wie muss ich mir das vorstellen? Also Amazon macht ja gar nichts für dich marketingmäßig. Die haben sozusagen diesen Wettbewerb der Autoren, den haben sie halt beworben auf ihrer Seite. Da war dein Buch ja mit dabei. Genau, da war das mit dabei, da haben sie es beworben. Wobei ich auch ganz klar sagen muss, dass du natürlich als Newcomer, da geht ja alles nur über Downloads, Zahlen und Bewertungen. Na klar. Knallhart. Das ist die Währung. Das ist die absolute Währung. Ja. Und da gegen Leute anzustinken, die natürlich irgendwie 8 Bücher schon geschrieben haben, ist schwierig. Und ansonsten machen die marketingmäßig für dich ja gar nichts. Also du kannst irgendwie Werbeaktionen machen, was ich weiß nicht, hast du für 99 Cent dein Buch mal anbieten oder für kostenlos, damit du Downloads regenerierst oder Bewertungen bekommst, was aber auch echt schwierig ist. Und ich habe natürlich dann parallel versucht, ich habe Twitter eingerichtet, ich habe Facebook eingerichtet. Du hast also vorher gar nicht getwittert. Ich hatte schon mal getwittert, aber es ist halt einfach so, ich bin halt relativ, ich weiß, aber ich bin eigentlich relativ scheu, das ist schwer nachzuvollziehen, aber ich bin eigentlich so, deswegen hat Pinky ja auch kein Gesicht, weil Pinky ja ist ja sozusagen neutral und mir fällt ganz oft ganz viel schwer. Es ist so, ich bin, wenn ich vielleicht auf Tour bin und so, nicht so der Typ, aber es ist, manche Sachen fallen mir halt doch schwer. Das heißt, ich musste mich da wirklich ein bisschen reinfuchsen in diese ganze Mentalität, mehr nach außen gehen. Weil du musst das machen, weil sonst hast du verloren. Genau, kann sagen, weil die Leute kommen nicht von und sagen, ja, da gibt es gerade ein cooles Buch. Eins von ich. 400 Millionen, was jeden Tag rauskommt. Genau. Das heißt, du musst halt Twitter, Facebook, bla, Instagram kommt auch noch. Aber das Ding ist, ich bräuchte eigentlich einen ganzen Stab, der das macht. Ich weiß gar nicht, was ich alles machen soll, weißt du? Das ist einfach alles zu bedienen, die Fotos zu machen, Instagram zu machen und ich weiß nicht was, das ist so viel. Ja, dann soll man Blogs schreiben, dann soll man noch das machen. Boah, Alter, wann? Genau. So, und viele Sachen. Jetzt hast du ja nachts wieder Zeit, jetzt schreibst du kein Buch mehr. Das stimmt ja gar nicht, ich schreibe ja schon weiter. So, und das ist irgendwie dann diese ganze Blogger-Mentalität da. Meine Fresse. Ich weiß nicht, wo sind denn die Trash-Blogger? Die habe ich noch nicht gefunden. Keine Ahnung. Ich immer auf Twitter und alles, das sind alles nur diese, ich lese Frauenbücher und ich habe wieder die Romanze von Bla gelesen. Und es war so schön. Und ich denke immer so, Alter, bin ich im falschen Film? Weißt du? Und dann, das ist aber auch so eine ganz harte Szene. Also ich bin da, glaube ich, nein, es gibt auch noch andere Leute, die nicht diese Belletristik-Schiene abgreifen. Aber weißt du, was ich meine? Das ist wirklich so ganz, die Blogger, die ganzen Mädels, das sind ja hauptsächlich Mädels und dann haben die alle nur ihre komischen Romane und Frauenbücher und ich weiß nicht was. Und ich denke dann manchmal so, ich bin hier irgendwie so im falschen Film. Ja, und das ist auch ganz schwierig, weil du bist auch ganz schnell natürlich, wenn du nicht drin bist, naja, wenn du nicht drin bist, bist du nicht dran. Genau, das ist der Punkt. Das ist ja, glaube ich, heutzutage ist es ja etwas anders. Die Leute wollen ja auch dann Kontakt zu dem Schriftsteller, Schriftstellerin. Die wollen ja den Austausch, die wollen ja an dem Leben teilnehmen. Das ist ja so ein Stück weit, du kaufst ja nicht nur heutzutage ein Buch, also irgendwie als Papier oder E-Book, sondern und dann liest du und dann findest du cool, dann willst du irgendwie Feedback geben oder willst du irgendwie anschnauzen und sagst, dann bist du einfach total bekloppt, sowas zu schreiben. Das ist ja irgendwie dann doch die ja auch die Währung in diesem ganzen System, weil wenn die Leute drüber schreiben und sich aufregen oder belobigen, ist es das, was Amazon will, es sind halt Klicks und Downloads. Also ich habe auch meine Philosophie dann geändert oder habe sie auch geändert, weil mir das bewusst geworden ist und bin damit jetzt anders umgegangen. Das heißt, Pinky ist jetzt auch im anderen Teil meines Lebens und ist eigentlich auch jetzt da. Also ich wollte eigentlich, dass es nicht so mit mir als Person so unbedingt, weißt du, was ich meine, dass man so irgendwie sagt, es soll eigentlich für sich alleine stehen, aber das funktioniert nicht. Und das funktioniert interessanterweise über die Leute, die man kennt und die sagen so und so und sie wollen mit einem Fotos machen und sie wollen Fotos von dir sehen, das stimmt halt so. Das heißt, Pinky wird demnächst natürlich auch ein Gesicht bekommen. Das wird sie auch. Ich merke gerade so, das magst du eigentlich gar nicht, aber es ist einfach der Weg, den man jetzt gehen muss. Ja genau, man muss halt einfach eine Frontsau sein und ich muss mich auch dran irgendwie gewöhnen, dass ich irgendwann mal eine Lesung halten muss und lese jetzt auch vor und lese auch, ich war wie gesagt in Hamburg, habe an der Alster Leuten vorgelesen und sowas, war ganz cool. Muss man sich aber dran gewöhnen. Ich meine, wenn du nicht den ganzen Tag auf der Bühne stehst und nicht immer angeglotzt wirst, mach das mal. Ich bewundere eh mal alle, dass die auf der Bühne stehen und singen und tanzen und dabei unheimlich geil aussehen. Nämlich machen die das. So, und jetzt muss Pinky halt ein Gesicht bekommen und weiter nach vorne gehen. Das macht sie aber auch. Und das mache ich jetzt auch und das ist in Ordnung. Also es ist halt so, dass ich manchmal denke so, oh, ich möchte aber nicht, dass meine Nachbarn und dass die mit mir diskutieren oder sowas. Mhm. Ich denke immer so, nein, ich will meine Ruhe hier haben. Im Kämmerlein mein Buch schreiben, aber soll ich bitte in Ruhe lassen da draußen. Aber das geht, glaube ich, nicht mehr. Das geht einfach nicht mehr. Mhm. Wie viele Lesungen hast du jetzt gemacht? Noch gar keine. Wie noch? Noch gar keine so offiziellen. Also ich bin ja irgendwie, ich lese immer so vor, aber dass ich jetzt so richtig so sage, bla bla bla. Aber ich weiß, ich muss. Gibt's ja, also. Gerade hier in Berlin gibt es ja dafür so viele Möglichkeiten, das zu tun. Ja, also ich bin ja auch mit Bands auf Tour und die haben mich jetzt ein bisschen auch gesagt, so, Mann, warum hast du das nicht gesagt? Hätten wir die Tour anders gestalten können mit Lesung. Und ich so, naja, ich bin gar nicht davon ausgegangen, dass ihr das wollt. Mhm. Also kommt jetzt. Genau. Kommt jetzt und eigentlich wäre ganz cool, wenn du so ein Bühnentheater interaktives Stück machen würdest. Und da habe ich jetzt auch Treffen und Gespräche und da müssen wir mal gucken. Das ist ja alles relativ frisch und ich habe jetzt irgendwie auch gar nicht gewusst, was geht jetzt los, was kommt auf mich zu und sowas. Aber das kommt auf dich zu, oder? Damit hast ja, du, das, kommt. Das die Leute ist, fragen. Genau, die Leute fragen, die fragen, ich krieg Mails und die sagen, oh mein Gott, du hast ja irgendwie mich berührt und bla. Mhm. Und jetzt plane ich auch so Lesetreffs und Schreibtreffs mit Frauen, die auch schreiben wollen. Mhm. Ich plane schon ein neues Buchprojekt mit anderen Frauen und sowas. Das ist ja ziemlich cool, das ist alles jetzt gekommen. Mhm. Da geben sich auch ganz neue Sachen, ja, ne? Das ist total schön. Also das ist ja auch, man wird ja auch in eine Richtung gezwängt, die man am Anfang sehr befremdlich findet, aber dann doch auch neue Sachen für sich entdecken kann. Genau, das sind auch Sachen, die du erkennst, die du kannst, wo du dachtest, du kannst die gar nicht. Mhm. Und ich bin nicht davon ausgegangen, dass sich ganz viele Leute angesprochen fühlen und da wirklich drüber sprechen möchten, über die Sachen, die in diesem Buch sind. Da denkst du ja erstmal gar nicht dran. Aber wenn ich ja bald Bestseller-Autorin bin, dann genau. Kenne ich das ja schon. Genau, dann erstmal 800 Lesungen gemacht hast und Fantreffs und Bücher signiert und so weiter, dann kommt es auch vielleicht mit dem Reichwerden. Also wie gesagt, die Frankfurter Buchmesse folgt mir auf Twitter, da habe ich schon sehr gelacht, habe gedacht, ja super, so geht's los. Ich werde dann doch noch berühmt. Genau. folgt ihr auf Twitter. Ja, kann man sich schon was einbilden, oder? Wenn es darum geht, wer einen auf Twitter folgt und dann du, also das potenzielle Leben zu bestimmen, mein Gott, da könnte ich dir Geschichten erzählen. Also das ist auch so eine Welt für sich, du meine Fresse. Wie, du meine Fresse? Ja, also Twitter ist auch so eine und Follower und wer mit Followern und ich weiß nicht was. Und da ist ja auch, gibt es ja auch so Eigendynamiken. Eieiei. Ja, es ist auch ein soziales Netzwerk, wo halt die Leute ja auch unterwegs sind. Das ist ja schon so ein bisschen... Ich würde auch sagen, anders als wie Facebook. Wie viele Leute schreiben dich denn über die sozialen Kanäle denn an? Also du hast gesagt, ihr mailen Leute. Ja, also nur über die sozialen Kanäle natürlich. Echt nur? Okay. Ja. Was sind das so für Anfragen? Also bis auf irgendwie, du bist doof und dein Buch ist scheiße und geh sterben. Irgendwer sagt, das ist das, was wir Mädels brauchen. Ich verlege dein Buch oder ich verkaufe dein Buch. Mhm. Oder das, was du schreibst, schreib mir aus dem Herzen. Also die Leser, wo manche sagen, also in den Bewertungen, ich habe nicht so viele Bewertungen, aber da sind so viele Sachen drin, wo ich sage so, oh wow, du hast verstanden, was ich wollte. Mhm. Also es gibt Leute, die blicken das total. Mhm. Und ich dann denke so, oh krass. Ein anderer Autor hat eine Bewertung geschrieben, da habe ich gedacht so, besser hätte ich nicht beschreiben können, was ich eigentlich vorhatte mit dem Buch. Der erklärt so dieses Trashige und überhaupt so. Und habe gedacht so, oh krass. Also das ist, der hat das vollkommen erfasst, worum es geht. Mhm. Und halt auch Leute, die halt sagen, dass es denen auch mal so gegangen ist im Leben und dass man da einen starken Charakter haben muss, um das so zu schreiben und sowas. Also da habe ich gedacht so, oh. Hast du drüber nachgedacht, mal ein Hörbuch zu machen? Ja, na klar. Natürlich, weil das ist ja eigentlich eine gelebte Sache. Das Buch ist ja eine gelebte Sache. Das muss eigentlich ein Hörbuch sein, gespielt werden. Das ist sehr lebendig. Hast du da konkrete Pläne schon? Nee. Nein, ich wollte ja den Wettbewerb gewinnen. Wäre das automatisch als Hörbuch vertont worden? Ja? Ja. Ah, okay. Das war ein Teil des Gewinns, dass du sozusagen dein Hörbuch vertont wird. Okay, das ist natürlich auch cool. Ja. Also, man merkt ja, die ganze Hörspiel-Hörbuch-Sache ist ja wieder ziemlich am Kommen oder ist wieder ziemlich da. Also, ich bin auch so ein Kind. Ich habe früher auch ganz viele Kassetten gehört und nach wie vor bin ich halt großer Fan von Hörbüchern, Hörspielen, Deutschlandfunk. Also, ich mag das gesprochene Wort, darum mache ich auch Podcasts und darum höre ich auch andere Podcasts. Und daher kann ich mir auch gut vorstellen, dass halt, wenn es sehr unterhaltsam natürlich ist, dass während der Autofahrt man irgendwie oder während der Bahnfahrt natürlich auch sowas gerne mal hört. Definitiv, weil ich bin ja selbst jemand, ich habe zu Hause 35.000 Millionen Hörbücher. Mhm. Also ganz krass. Also ich höre ganz, ganz, ganz viel. Finde es auch ganz zauberhaft und würde das auch sehr gerne machen. Wobei ich, glaube ich, jetzt an der Umsetzung, also es sind so viele Sachen, die noch gemacht werden müssen für das Projekt. Das Hörbuch wäre echt geil. Wäre total super. Willst du das auch selbst einsprechen wollen? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, weil ich von mir behaupte, ich spreche nicht so schön. Also vorhin, als du vorgelesen hast, fand ich das sehr angenehm. Ach, danke schön. Das ist halt aber, ich denke mal so, ja, oh, wenn man so aufgeregt ist und sowas. Ja, ich denke drüber nach. Ja, klar mache ich das. Nein, Hörbuch wäre super. Ja, das auf jeden Fall. Das muss sein. Was machst du denn so mit deiner Facebook-Seite? Was schreibst du da so drauf? Oder hast du dir einfach nur, dass die Leute dich anschreiben können? Oder wie nutzt du das Medium da? Oder? Also du kannst ja bei Facebook sehr viel mehr schreiben und hast sehr viel mehr Kontaktmöglichkeiten. Mhm. Also schön finde ich, dass du Fotos mehr machen kannst und mit den Leuten interagieren kannst. Mhm. Also Twitter habe ich jetzt irgendwie mittlerweile für mich so entdeckt für Trash-Sachen, die ich eigentlich ganz witzig finde. Mhm. Weil ich mag so manche Wortwechsel, finde ich halt einfach geil auf Twitter. Mhm. Da kann ich mich wegschmeißen, was die Leute für Gehirngrütze da raushauen, das finde ich halt richtig geil. Mhm. Und da versuche ich das ein bisschen auf lustig zu machen. Also auf Twitter redet dann die Pinky, erzählt irgendeinen Quatsch. Mir fallen ja auch permanent irgendwelche lustigen Sachen ein. Mhm. Das ist ja wirklich beim Einkaufen. Ich höre irgendwelche Leute beim Einkaufen und der Einkauf dauert mittlerweile eine Stunde, weil ich irgendwie die Hälfte nur irgendwelche Sachen aufschreibe. Okay. So, die ich so höre oder die mir so einfallen. Mhm. Und Twitter ist halt kurz und knackig. Mhm. Du musst halt einfach echt deinen Hintern schwingen, weil sonst bist du da halt, sonst wird das nichts. Mhm. Twitter musst du halt permanent anscheinend machen. Musst du permanent folgen, retweeten, bla. Mhm. So, und das ist ein bisschen trashy und Facebook ist so eine Mischung aus beidem. Also ich habe jetzt Facebook sehr ernst angefangen und habe aber gemerkt, das funktioniert nicht. Also da mussten mir die Pinky sprechen. Mhm. Also von wegen so, ja, ich habe jetzt, das Buch ist veröffentlicht und es ist da und da erhältlich. Also man muss Pinky auch sprechen lassen. Irgendwer hat dann zu mir gesagt, eine Bekannte hat dann zu mir gesagt so, du lass doch mal Pinky reden. Auf Facebook und auf Twitter, lass die doch mal reden. Und dann, jetzt funktioniert's. Okay. Und ich muss mich dann umdenken in Pinky. Manchmal ist es eine Mischform, aber Pinky quatscht dann. Mhm. Und dann geht's. Weil dann hast du ja genau das, was du eigentlich hast. Genau, diese Abstraktion praktisch von genau. Drin vom Schreibeling zu der Person im Buch. Genau, und man kann es auch ganz gut mixen. Und ich bin ja jetzt irgendwie ab nächste Woche wieder auf Tour mit Bands, wo die Fans auch, die Leute auch fragen, ob sie das Buch kaufen können. Und die wollen Sachen haben und Fotos mit mir machen und sowas. Und dann würde ich dann sagen, okay, gut, dann machen wir das alles jetzt. Dann machen wir jetzt alles jetzt und. Aber mit den Sachen von dir haben, sprich Buch und irgendwelche Fotos und so weiter, damit kennst du dich ja aus. Das ist ja dein Beruf. Das ist ja für dich jetzt nichts Ungewöhnliches. Bloß, dass die Bands, die du jetzt vermarktest, einfach jetzt nicht die Jungs, die auf der Bühne stehen, sondern bist du jetzt quasi jetzt mit dabei in der ganzen Vermarktungsgeschichte. Du musst dich jetzt selbst vermarkten. Genau. Genau. Das heißt, ich muss mich auch dran gewöhnen, Fotos zu machen und vorne zu stehen. Genau. kannst nicht Pinky vorschicken. Und nicht immer so neben der Bühne, vor der Bühne, hinter der Bühne. Genau. Nein, auf der Bühne. Nee, das ist in Ordnung. Und sie wollen es ja auch und das finde ich in Ordnung. Das finde ich gut und es geht auch nicht ohne. Und man kann sich nicht rausziehen und sagen, ach, ich bin aber der geheime Schreiberling aus dem Hinterhof. Das geht nicht. Geht nicht. Ist aber auch so in Ordnung. Die wollen halt die Gesichter sehen und wollen anfassen und wollen, ey, sag mal, hast du das wirklich? Und es ist ja auch so, ich will ja die Menschen auch berühren. Und das mache ich ja auch, indem ich das so schreibe. Und es berührt ja auch die Leute. Manche regen sich auf und sagen, das ist ja scheiße. Aber ist egal, es berührt trotzdem. Ja, klar. Also auch dann die ganzen, wie du schon sagst, es ist scheiße, so die ganze Hate-Kultur im Internet, die dann Leute dann irgendwie dann nicht beleidigen, weil du halt irgendwie so halt sich doof finden. Damit muss man auch erstmal lernen, umzugehen. Gell? Genau. Weil das ist ja nicht nur eine positive Kritik, die man bekommt, sondern es gibt auch Leute, die sind einfach Idioten, die schreiben halt einfach. Genau, weil sie einfach Hass haben und einfach was schreiben. Da habe ich auch ein bisschen zu tun mit gehabt und habe aber auch jetzt gedacht, so okay, gut, es geht jetzt hier echt nicht um dich. Es geht nicht um dich, es ist irgendjemand, der irgendwie einfach seinen ganzen Scheiß Schrott loswerden will oder einen schlechten Tag hatte. Ja, aber das ist halt diese ganzen Seiteneffekte, die halt jetzt mitkommen. Gell? Das kann dir halt keiner in so ein Buch reinschreiben, gell? Und sagen, pass auf, ich schreibe meinen Kommentar in ein Buch rein und dann schicke ich dir das und dann weißt du das. Mittlerweile ist natürlich das mit so einer Medienpräsenz eine ganz andere Form, damit auch umzugehen. Gell? Und es ist halt anonym, jeder kann halt, jeder kann dir was schreiben, jeder kann sagen, ich komme morgen und keine Ahnung was, mach irgendwas oder das ist das Problem, also sie können ja auch sagen, du, ich finde dein Buch echt scheiße. Dann sage ich, gut. Danke. Gut, ja. Oder, aber dadurch, dass halt jemand immer anonym schreiben kann, und das hast du zum Beispiel halt auf Amazon, da kann jeder Arsch, kann da was reinschreiben. Ich wollte jetzt mal gerade nach den Bewertungen mal gucken, mal ganz kurz auf der Amazon-Seite, was die so schreiben. Suche. Ich habe jetzt gesucht, ich werde mal reich. Warum finde ich jetzt dann. Weiß ich nicht. Und klar, doch, hier unten, alles klar. Genau. Sagt schon, dass ich das Buch schon gekauft habe am 22. September. Ja, danke, weiß ich. Ja, aber du hast ja 24 Kundenrezensionen bekommen, hast also 5 von 5 Sternen, was man eigentlich haben möchte, gell? 4,8 Sterne, genau. Ist ja, eine. Genau. Also du musst es jetzt auch nicht so direkt vorlesen, weil es ist auch nicht so sehr nett, aber. Oh Gott, okay. Ich habe jetzt natürlich auf die 1-Sterne-Bewertung geklickt. Und ja, das ist halt so. Ja, ist die Frage, ne? Also es ist natürlich, wo ich dann sage so, da geht's auf irgendwas anderes. Ja. Das Schlimme ist ja, dass 3 von 7 Kunden fanden folgende Rezension noch hilfreich. Also es gibt Leute, die haben dem wohl zuge... Ja, weißt du warum? Ich habe da noch gesagt, das ist das Date, der Typ, der kein Date bekommen hat. Ey, es tut mir leid. Ja, also... Ach so, echt? Was eigentlich, ja. Meine Fresse. Ja, natürlich, sowas kann passieren. Ja, ey, Recherchen, keine Ahnung, musst du halt. Und dann habe ich mir gedacht so, okay... Das war die Revanche dafür. Okay, dann ist es ja fair. Touché. Okay, ist halt heartbroken, mein Gott. Jetzt ist der Typ halt, wollte jetzt mal das Ventil aufmachen. Aber ansonsten ist doch gut, wenn die Bewertungen da reinkommen. Das ist doch super. Was, sind wir gerade hier? E-Bench, weiß man jetzt nicht, ob Mann oder Frau. Was glaubst du, wird dein Buch eher von Frauen oder von Männern gelesen oder von beiden? Was ist deine Einschätzung? Also ich glaube, ich schätze das falsch ein, weil ich halt würde jetzt sagen Frauen, aber Ich habe auch Männer, die mir Fotos mit dem Buch schicken und sagen, ich lese gerade ein Buch oder posten oder sowas. Das ist jetzt irgendwie schwierig zu sagen, was es ist. Okay. Für mich ist es geschlechtsneutral. Dass es pink ist, die Schrift, na gut, dann ist sie halt pink, aber. Okay. Ja, es gibt halt so ganz kurze Statements, sehe ich gerade, Leute, die was geschrieben haben, so nur tolles Buch. Und dann gibt es auch wirklich Leute, die schreiben hier so einen halben Roman als Feedback, was natürlich auch sehr schön ist. Gell? Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Was schätzt also, ja? Ich meine, du kannst ja mal, ich kann ja mal ganz kurz gucken, weil das eine fand ich halt von dem Autoren, fand ich halt echt, wo ich gedacht habe, so wow. Wo ist denn der? Ja, und dieses Negative, da habe ich auch gedacht, so okay, Buch nicht gelesen, ist auch nicht gekauft worden, sondern nur in die Leseprobe reingeguckt, ja. Ja, wo ich dann auch denke, so, oh ey, wie kann man auf Amazon eigentlich eine Bewertung schreiben, ohne dass man das Buch gelesen hat? Ja, manche Menschen machen sich halt schon in der Leseprobe, bilden sich schon ihre... Nee, aber wie geht das technisch? Wie? Ja, warum kann man das, warum kann man das... Ach so, das weiß ich gar nicht. Ja, wie geht das? Das ist eine gute Frage, weiß ich auch nicht. Also einer schreibt, mitten aus dem Leben, an einigen Stellen sogar wie aus meinem. Und das ist, haben halt ja viele geschrieben, inspirierend. Warte mal, wo ist denn dieses aus dem Leben? Oh Gott, ganz viel, ganz viele haben ganz viel. Die Definition überdenken, das fand ich jetzt ganz gut. Ich kann vorherige Definition zu überdenken. Das ist halt das auch, wo ich auch denke, ja, kann man halt. Es ist nicht unbedingt leichte Kost, schreibt er auch. Mhm. Die Autorin bietet philosophische und gesellschaftskritische Denkanstöße. Mhm. Dies verpackt sie dann aber auch in unterhaltsame Handlungsstränge mit skurrilen Charakteren. Mhm. Mit einem Lust, was, mit einem Ende, was Lust auf mehr macht. Und das finde ich total schön beschrieben. So, ne? Also, das finde ich eigentlich gedacht, so cool. Mhm. Das ist, und das folgt jetzt auch ein anderer, ist ein Autor, der das auch gemacht hat. Und das finde ich irgendwie total, wo ich gedacht habe, cool. Das ist wirklich so erfasst, wo ich gedacht habe, ja, da brauche ich gar nicht mehr zu sagen. Wann kommt dann die zweite Version des Buches oder der Nachfolger? Der Nachfolger nächstes Jahr. Hast du schon einen Titel? Ich werde dann mal reich Teil 2. Geht ja weiter. Genau. Ich bin immer noch nicht reich, aber ich probiere es immer noch. Ja, weiß man ja nicht. Also das sind ja schon ein paar Sachen in der Zwischenzeit passiert. Und dann habe ich aber noch andere Buchprojekte, die ich eigentlich auch noch schreiben möchte. Und da muss ich mal gucken, ob ich das alles schaffe. Ich wollte eigentlich vor Weihnachten noch ein anderes Buch machen. Ich würde gerne noch Malbücher machen. Ich mache auch gerne Grafiken und sowas. Ey, ich schaff's aber nicht. Ich habe ganz viele tolle Sachen. Ich habe schon 3 Bücher noch angefangen, 3 andere. Dann möchte ich noch ein Kinderbuchprojekt machen, was ich unbedingt machen möchte. Und das arbeite ich jetzt alles so ab. Mhm. Das Ding ist halt, man ist halt einfach beschäftigt. Ich bin noch damit beschäftigt, das erste Buch irgendwie an den Start zu bringen, meine ganzen Sachen zu organisieren. Ja, und das ist halt einfach so zeitaufwendig. Aber wie gesagt, ich schreibe in der Bahn beim Gehen, auf dem Klo, überall. Mhm. Ja gut, klar, das ist... man denkt jetzt mit so einem Release des Buches ist die Arbeit nicht abgeschlossen. Nee. Ja? Da kommt jetzt ganz viel Arbeit auf dich zu. Und das Schöne ist ja, dass du dann jetzt dann weitermachen möchtest und uns mit neuem Content sozusagen so versorgen möchtest. Ich bin mal gespannt. Ihr werdet nicht verschont. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Das ist gut. Das war eine gute Drohung. Guck mal auf die Zeit. Ja, möchtest du vielleicht noch mal zum Schluss noch mal eine Passage noch mal vorlesen? Wieder so ad hoc, ja? Ja, natürlich. Also, das ist gemein. Also, ich hab mich doch nicht so gut vorbereitet. Das macht doch nichts. Das Schöne ist doch spontan. Ja. Dann lese ich doch mal einen Spartipp von einer Hausfrau vor. Ja, sowas Klassisches. Ne? Don't mess with the Zahnpastatube. Ach, du möchtest was anderes haben. Dann sag du doch einen Wunsch, was du gerne hören möchtest. Buddha wohnt im Briefkasten? Nee. Also. Das Thema hatten wir ja. Also, natürlich würde ich. Was interessiert dich denn? Ja, natürlich, gut gewachsen ist, hab gewonnen. Aber Punks not dead. Warum hast du hier Punks mit X geschrieben? Das ist so, das schreibt man so mit dem X. Ja? Nein, schreibt man nicht so, aber es ist so eine, so mal wie man zum Beispiel Boys dann mit Z schreibt und nicht mit S. Okay. Und Punks Not Dead ist so, ich kenne das Lied. Ja, natürlich, aber das Punks Not Dead war so, weiß ich nicht, für mich wird das so geschrieben. 310, möchtest du das hören? Ja. Was ist denn erstmal der Hintergrund der ganzen Geschichte? Punks Not Dead erzählt, wie Pinky mit ihren Hunden durch die Riga Straße läuft, weil sie nachts immer ihre Runden dreht und Flaschen sammelt. Okay. Und dann trifft Pinky halt immer die Punker auf der Straße oder die Touris, die meinen, sie wären Punker. Es gibt ja total viele Leute, die halt einfach nach Berlin kommen und wie die sich wie die letzte Sau verhalten und so tun, als wären sie. Du weißt, was es ist einfach, Berlin hat so eine Partykultur, die Leute kommen aus anderen Städten, aus anderen Ländern und lassen hier halt die Sau raus. Und das machen sie reichlich. Mhm. Besonders in Friedrichshain. Das machen sie auch dann, wenn man abends auf die Straße gehen muss oder einkaufen geht oder ich weiß nicht was. Also meist natürlich nachts. Und dann beschreibt es eine Szene, wie Pinky mit ihrem gehbehinderten Hund, der auch ein Punker ist, durch die Rigaer Straße geht und von diesen ganzen Touristenpöblern angepöbelt wird. Mhm. Und sie sagt, ey, es ist mein Kiez, ihr wisst doch noch nicht mal, wer die Dead Kennedys sind. Mhm. Oder der Hund ist mehr Punk als du. Und dann spricht dann so darüber, dass sie sagt, dass es sehr Punk sehr viel auch was anderes ist, als das, was sie denken, jetzt an dem Abend auf der Straße, was Punk ist, weil Leute anpöbeln und die Straße dicht machen und Flaschen hinschmeißen, ist nicht Punk im eigentlichen Sinne. Und dass sie das darstellen wollen, und das ist dann, sind halt unheimlich viele Touristen, die dann auch hinkommen und sich da wie eine Sau benehmen. Mhm. Und die hast du ja wirklich dann auch. Und dass die Punker halt irgendwie anders gestrickt sind, die es mal gab. Und dann läuft sie halt durch den Kiez und erklärt den irgendwie von wegen so, Alter, wer bist du denn? Bist du, ich habe schon Pogo getanzt, aber hast du auch in die Windeln geschissen und sowas, weißt du? Und das ist auch so ein komisches, eine komische Begegnung ist. Und ihr Hund halt irgendwie so Punker-Aufnäher hat und ein Yorkshire ist und nur drei Beine hat und sowas. Aber wirklich dann auf der Straße gelebt hat und wirklich Punk ist. Mhm. Und dass der Punk ganz oft hinter dem Späti-Verkaufstresen steht oder auch in der Supermarktkasse, weil es nämlich ein innerlicher Punk ist und sowas, dass man den Team nicht sehen kann. Okay. Hast du dann irgendwie noch eine Szene, die du irgendwie vorlesen kannst? So, ich habe zwei Punker-Geschichten, Punk's Not Dead und na, warte mal, Seite. Blätter. Gestern Abend waren wir auch nochmal auf Tour, obwohl ich den Samstagabend echt nervig finde. So viele grölende Touris und angetrunkene Menschen auf der Straße. Gebt mir einfach eure Flaschen, aber haltet die Klappe, würde ich denen am liebsten entgegenschmettern. Am meisten nerven mich die dämlichen Kommentare über meinen dreibeinigen Hund im Kinderbuggy. Der Hund hat jetzt einen Kinderbuggy, weil er ja nicht laufen kann. Mhm. Ach, ist das ein süßes Baby. Lach, zeig mit dem Finger drauf. Das ist Samstagabends besonders geballt. Ich versuche, die Leute nicht mehr anzusehen, wenn ich den Buggy schiebe. Was denken die denn, warum ich das mache? Sehe ich etwa aus wie eine Tussi, der das Spaß macht? Wohl kaum. Da ich abends gerne durch die Rigaer Straße, die berühmt-berüchtigte Krawallstraße gehe, mache mich ziemlich oft die Punker an. Oder die, die denken, sie wären welche. Ich nenne sie Mode- oder Luxuspunks. Denn von den Oldschool-Punkern aus den 80ern hängen hier Samstagabend kaum welche auf der Straße rum. Die sitzen eher im Freibeuter oder auf ihrem Hinterhof. Die würden auch sofort erkennen, dass das süße Baby, was ich übrigens gerne mal Este Popeste nenne, ein Dead Kennedys Aufnäher auf ihrem Hundegeschirr prangen hat. Wir sind nämlich Oldschool. Die erste Tat, als sie zu uns aus Spanien kam, war, ihr ein fettes Geschirr zu kaufen und Patches draufzunähen. Einen von AC/DC obendrauf und einen von den Dead Kennedys an der Seite. Nachdem sie dieses neue Geschirr bekam, war sie ein anderer Hund. Nicht mehr so eingeschüchtert und ängstlich, sondern fühlte sich echt stark. Das ist wirklich so gewesen. Das mit der Veränderung durch Kleidung trifft auch bei Tieren zu. Und wenn man schon einen dreibeinigen Yorkie hat, dann muss man den ermutigen, sich wie ein Rocker zu fühlen. Und nicht noch eine Prinzessin draus machen. Die Touridorf-Punks trafen das natürlich nicht, denn sie tun nur so, als wären sie Punks. Und verhalten sich so, wie sie glauben, dass man sich als Punker verhält, dumm rumpöbelnd. Ich passiere eine Truppe angepunkter Typen und kassiere Sprüche. Ich bleibe stehen und sage, ey Alter, sehe ich etwa aus wie Paris Hilton? Also mein Kontostand sieht danach zumindest nicht aus. Alle lachen. An der nächsten Ecke versuchen angereiste Teenie-Touri-Punker den Weg zu versperren, beziehungsweise den kompletten Bürgersteig dicht zu machen. Leute, das ist mein Kiez. Ich wohne hier. Ich ramme mich entnervt durch die Menge. Ein junger Dobi macht mich blöd an, wegen Hund in der Karre und so. Ich fahre ihm über die Füße. Entschuldige mich aber dafür. Ich zeige auf den Hunde-Punker-Aufnäher mit der Bemerkung, dass er sicher nicht wisse, worum es sich dabei handle. Mein Gott, sind die doof. Die Dead Kennedys sind eine Kult-Punk-Band aus den USA. Jeder kennt die. Ich habe schon zu Kalifornien über alles Pogo getanzt, da hat er noch in die Windeln geschissen. Wenn er überhaupt schon auf der Welt war. Estrella ist Punk. Sie ist in Spanien aus einer Vermehrungsstation ausgebrochen, hat auf der Straße gelebt, sich durchgeschlagen, wurde verprügelt und vom Auto angefahren. Sie hat es geschafft, mit gebrochenen Knochen und einem gelähmten Bein ihren Weg zu uns nach Deutschland zu finden. That's real punk, baby. Den Punk trägt man im Herzen. Und ich bin mir sicher, dass unter manchem feinem Anzughemd im Büro oder hinter der Theke des Spätis um die Ecke sehr oft mehr Revolution und Punk schlägt, als hier heute Abend auf der Straße. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Kann man so richtig bildlich vorstellen. Ja, ja, das ist echt gut, ja. Ja, es ist für mich auch alles bildlich. Ja, gut. Ja, aber es ist... Ja? Nach wie vor, oder was? Oder wie? Du kannst es dir vorstellen, ja? Ja, ich kann mir es auf jeden Fall vorstellen. Ich kann mir so richtig vorstellen, wie diese, wie du schon sagst, das hast du schön beschrieben, diese Modepunks. Darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Stimmt, das sind Modepunks. Mode- und Luxuspunks, weil Punk ist ja, kommt ja aus der Arbeiterklasse. Genau. Die hatten nicht genug Geld. Mhm. Und die können sich leisten, jetzt sich teure Schuhe zu kaufen, irgendwelche Stahlkappenschuhe, die arschteuer sind. Mhm. Und also, weißt du? Mhm. Die suchen sich das aus. Früher haben die sich das nicht ausgesucht. Sucht, ja, ja, stimmt. Ja. Haben wir noch was auf der Agenda? Ich gucke mal, was ich mir noch aufgeschrieben habe. Nee, also ich habe, glaube ich, bin meine Fragen losgeworden. Ist ja schon auch fortgeschritten. Alles gesagt. Genau. Wir haben schon sehr viel gesprochen. Ja, das stimmt. Ich habe das halbe Buch vorgelesen. Ja, das stimmt, das stimmt. Hast du denn noch eine Frage? Wann kommst du wieder? Genau. Beim nächsten Buch. Das sehe ich als selbstverständlich an, dass du beim nächsten Buch dann natürlich wieder hier bist. Und zu meiner nächsten Lesung lade ich dich auch ein, die demnächst sein wird. Hast du da schon einen Termin? Das kann man dann schon verkünden. Nein, aber ich lasse dich wissen. Okay, dass ich das in die Shownotes reinschreibe, dass die Leute Bescheid wissen, wann die nächste Lesung dann ist. Ansonsten schreib mir, ich komme aufs Wohnzimmersofa. Gut. Wohnzimmerlesungen sind voll super. Ich habe schon überlegt, ob ich irgendwie an öffentlichen Plätzen einfach mal im Park eine Lesung mache. Genau, das ist eine gute Idee, ja. Weil nämlich die Punker bei mir gegenüber, die bei mir auf dem Platz wohnen, die haben das mitbekommen und mit denen habe ich gesprochen. Und einer von denen hat gesagt, also die fanden das super, wollten sich das Buch kaufen. Und einer hat gesagt, ich kann aber gar nicht lesen. Und da habe ich gesagt so, ey, weißt du was? Dann lese ich das euch vor. Oh, ja, das ist total schön. Und hab irgendwie kam da so wie die Idee, dass ich dann einfach sage, dann und dann lese ich und lese den Leuten vor. Mhm. Ja, eine gute Idee. Finde ich gut. Ja, finde ich auch total super. Musst du dann über deine sozialen Netzwerkkanäle dann auch dadurch verteilen und dann kommen da auch ganz viele. Weiß ich, du meinst das? Ja, auch die modernen Punks haben Facebook. Ich glaube, da kommen ja nicht nur Punker. Ich glaube, Omas finden das auch gut. Also ich glaube, jeder, also ich war dadurch, dass ich selber so viele Hörbücher und Hörspiele höre, weiß ich, dass, wie schön das ist, vorzulesen. Mhm, ja. Und ich habe letzte Woche vorgelesen, habe meiner Familie vorgelesen und die Leute rechts und links haben alle geschwiegen und haben zugehört. Mhm. Und ich so, oh wow, das ist einfach schön, vorgelesen zu bekommen. Mhm. Ja, auf jeden Fall, kann ich nur bestätigen. Okay, dann... Wiebke, vielen lieben Dank. Ja, ich danke auch für die Einladung. Gerne. Und ich würde sagen, danke natürlich auch an unsere Zuhörer. Ich werde die Kontaktdetails natürlich alle in den Shownotes drin haben. Wir haben über ganz viele Sachen geschrieben, die werde ich auch vershownoten. Das heißt, wird vielleicht noch ein, zwei Tage dauern, bis der Podcast dann online kommt. Aber für alle auch, die nicht aus Berlin kommen und nicht die Riga Straße kennen, ich glaube, die war auch mittlerweile jetzt auch in Tageskraft. So oft in dem Fernsehen. Genau. dass die Leute auch mal dann nachklicken können und wissen, über was wir alles hier sprechen. Ansonsten natürlich will ich das Buch verlinken. Ganz klare Kaufempfehlung von mir. Wie gesagt, ich habe es noch nicht gelesen, habe jetzt ganz viel aber gehört und habe es sogar schon gekauft. Ich würde auf jeden Fall auch nochmal mit mich durchfräsen durch das Buch. Und dann kriegst du auch von mir auch Feedback, ob gut oder schlecht. Immer drauf. Immer drauf. Okay, dann vielen Dank und bis bald. Tschüss. Tschüss.